So, und jetzt muss ich was sagen, wa? Du musst nicht. Weil das, natürlich muss ich was sagen. Weil deine komische Musik. Drinne, dass du was sagen musst? Ja, das ist jetzt schrecklicher. In meinem Vertrag steht drin, dass ich was sagen muss. Trotzdem ich im Grunde ungern was sage. Aber in meinem Vertrag steht drin, dass ich was sagen muss. Aber nee, das kann, also selbst das kann mich nicht hindern, am Anfang dann doch erstmal Musik zu spielen, die jetzt noch recht untypisch ist für das, was heute Abend musikalisch passieren soll. Aber erstmal, wo man sagt, das ist dufte Musik. Ach so. Ich hätte ja gleich mein Dings spielen können, oder? Soll ich mein Dings vorher spielen? Das ist professioneller, wa? La la la la la la la la la. Wie das hört, kann ja nicht sein. Du wolltest ja gehören, schön. Zwei Apfelsinen in dem Haar und an den Hüften Bananen. Nee, wollte ich aber eigentlich ja nicht spielen, sondern ich wollte ja den hier. Wobei eigentlich, warum sollten die den nicht spielen? Aber wobei, merci, Herr Marquis, ist eigentlich auch ganz schön. Aber ich finde, aber wo ist er denn hier? Ah, der Computer Nummer 3 ist natürlich auch super. Hippie, Hippie ist auch total, ist ja eines meiner Lieblingssongs. Die Auskenner, die richtigen Auskenner, die wissen jetzt natürlich schon, wer das ist. Von Skull. Aber ich mach mal erstmal hier. So. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eine hatte starke Arme, doch er war kein großes Licht. Der andere hatte sehr viel Köpfchen, doch ein Mann, das war er nicht. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Einer, der war deutscher Meister, doch zum Küssen viel zu scheu. Der andere war ein Casanova, dem zufolge auch nicht treu. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich war. So, Franz Gall war das. Genau, Kinder. Soll ich nochmal? Das ist der Kollege Langenfeld, der seine Hip-Hop-Dinger immer... Meine Hip-Hop-Mose, meine ich. Deine Hip-Hop... Jetzt mal, warte mal, wie macht man das hier nochmal? Mode, oder? Ja. Und jetzt aber Single On, oder? Ja, durchsteppen. Wenn du fertig bist. Achso, Single Stopp und dann so. Und dann nochmal... Ah, super. Geht doch. Kinder, ihr habt es hier mit einem Profi zu tun. Sag mal, passt mal, diese 10 Sekunden hier auf, sind die Leitung voll. Eben war Liane los und jetzt Macht nichts. Ich sag dir trotzdem die Telefonnummer an. Kann ich doch nichts dafür. Tut mir leid. Auch andere sollen zu Worte kommen. So, worum soll's heute gehen? Also erstmal, ich muss ja mit eben, letzte Woche war ja Adam Green hier. Warst du da? Redest du mit mir oder? Ja, mit dir rede ich. Das sehe ich doch jetzt nicht. Was, siehst du nicht? Natürlich war ich da. Du warst doch auch da. Aber du hast ja hier Sendung gemacht. Ja. Ich nicht. Aber ich war auch nicht da. Klar hast du Sendung gemacht. Ich habe Sendung gemacht. Ja. Aber da war Adam Green doch schon wieder weg. Ja. Green, ja, green sind alle meine Kleider. Green, ja, green ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was Adam Green ist, weil mein Freund ein Förster ist. Ah ja. Echt? War der betrunken? So erzählt man sich. Aber hast du mit diesen Antifolkern was am Hut? Kannst du nicht anfangen, oder? Antifolk heißt das. Das hat einen Namen? Da gibt da ist 20 Leute von. Aber irgendwie, also ziemlich coole. Pre-Ward Yardsdale, Dufus, Moldy Peaches, von denen ja Adam Green kommt. Und mein Hero Jeffrey Lewis, der auch super Comics zeichnet und total schicke Songs macht. Die kennen sich alle oder machen nur zufällig? Die kennen sich alle, sind alle miteinander bekumpelt. Kimya Dawson, mit denen hat er Adam Green bei Moldy Peaches gespielt. Die kennen sie alle, sind alle irgendwie verkumpelt, finden sich Dufte. Und Antifolk ist eigentlich Folk, nur dass man auf der Gitarre so punkmäßig rumschrammelt. Tendenziell eher ohne elektrische Verstärkung. Damit das besser klappt, trinkt man vorher noch. Ja, und da trinkt man vorher noch einen. Oder nimmt irgendwie, bis ich auch nicht, nimmt einen kleinen Jägermeister zu sich oder so eine Geschichte. Und soll ich dir mal jetzt was ganz Schreckliches sagen? Ich meine, das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht so übermäßig interessieren. Aber das ist, ich finde total schrecklich. Der spielt morgen im Bastard und am Samstag. Der Held. Der Held, Jeffrey Lewis. Da musst du hingehen. Und am Samstag im Hebbel am Ufer. Im Hau 2. Und ich kann Bild mal nicht. Der war schon vor einem halben Jahr da, konnte ich auch nicht. Und davor war er auch schon mal da, da habe ich es aber erst im Nachhinein mitgekriegt. Das ist dein Held. Ich könnte mir total in den Arsch beißen. Das ist so eine Kacke. Jetzt schreib dem doch mal eine Karte oder einen Brief. Der macht doch total lustige Comics. Ich habe mir neulich sehr bei iTunes seine neue CD gekauft. Nicht schlecht, oder? Weil du keine Zeit hattest, die richtige aus dem Laden zu holen. Jeffrey Lewis. Weil ich keine Zeit hatte, die richtige aus dem Laden zu holen. Genau. Und der spielt morgen und am Samstag und ich kann da nicht hingehen. Ist das eine Kacke? Dabei hat er sich mit diesem Song hier, hat er sich mir total ins Herz gesungen. Den müssen wir jetzt nochmal hören. Und dann wird hier richtig volle Pulle, 100 Pro, Hardcore, endlos hier mit euch telefoniert. Und ich bin deswegen auch so abgehetzt, weil ich mir heute richtig Mühe gegeben habe. Aber das erkläre ich alle danach. Jetzt hören wir erstmal Jeffrey Lewis. Das ist besser, wenn man ein bisschen Englisch versteht. Und ansonsten ist es ein Song, der ganz schön so eine Biografie erzählt, wie als ich 4 war, dann wird er mal älter, dann ist er irgendwann 106 und dann ist er so hier Amnesia, wie heißt das da, Augsburger Puppenkiste, nee, wie heißt, nein, nee, hier die, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist, wer man ist, wenn alles weg ist, naja, egal. Genau, komm, ich eben, genau, Alzheimer-mäßig und dann ist er wieder so, wie er mit 4 war. Den hören wir uns jetzt mal an und dann geht's los hier. Jeffrey Lewis. Back when I was 4 and I knew the name of every dinosaur, I learned how to read ROM comic books. My babysitter said I was really smart. When the lights went out, everything changed. The radio music made me feel strange and I had a real bad dream about a gorilla in the bathroom. And back when I was 6, I took everything real serious and I thought that every song that came on the radio was referring to strange sexual acts, because they thought I wouldn't know the facts. And being small is hard, and no one ever tells you how. And back when I was 8, I would sit outside on an old milk crate and look out at the world from the stoop across the street. The boom boxes and the hot concrete, and every Halloween they hung a million rubber skeletons across 9th Street. back when I was 12 or so. I swear to God, I never felt so low. Everyone but me was making out and eating cookies. I had more than my brain could stand. I threw my life in a garbage can. I felt so weird, I had to disappear and crying suicide disease. And at 15, getting stoned felt good, and it sent me back to childhood. Had nothing ever mattered to me more than that. But then 16 became Eclipse, my brain became Apocalypse. I was lost and found, and I've never been the same. And back when I was 22, I left the best thing that I knew, and I gave it up for fortune and for fame. I played like I didn't know how, I shocked the world, I wowed the crowd, but I deserved more than what they gave. Back when I was 27, still nothing had been forgiven. Clay turns into rock and rock just sits. So sitting on a crowded beach, I'd pretend I was a leech, and I'd stick to things here and there for a little bit. And back when I was 31, I knew I'd become what I'd become. Nothing left to reveal, and there was nowhere else to turn. So shocked and withered, dumb and bitter, and in need of a babysitter, I'd gladly let my hand fall off and burn, burn, burn. Back when I turned the big 4-0, I realized just how much there was to go. And I started to think being alone forever wasn't where it was at. So I took my head out of the window and taught myself how to love real fast. I started talking about painting with the woman in the laundromat. And back when I was 50 and my first wife had just left me, I felt okay and I sang my daughter funny little songs. And just when I thought the best was past, I fell in love for real at last. And it didn't even matter that it had taken me so long. And back when I was 63, the public rediscovered me. My comic books and albums had all become rare cult collector items. And both my parents were deceased, so they didn't see my records get re-released. And I got a dog for the first time in my life. And back when I was 74, my dog died and I got two more. I still felt really good about my daughter and also about my girlfriend. And I would sing and draw a little bit, but mostly I would just wake up early and sit and hang out with the puppies and wish that I could live forever. And back when I was 87 and my grandson had just turned 11, my woman was dead and my dogs were getting pretty old. My body didn't work quite like it should, but overall things were pretty good. I was getting decent royalties from the reissued comic books and records. And back when I was 106, my only friend was one goldfish. Everyone I ever knew was dead and gone. And the goldfish never had a name. And the neighbors thought I was insane. And I flushed it down the toilet when I saw it floating upside down. And back when I was 128, I'd sit outside on an old milk crate and look out at the world from the stoop across the street. The boom boxes and the hot concrete, and every Halloween they hung a million rubber skeletons across 9th Street. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Jeffrey Lewis. Wie gesagt, morgen im Bastard und am Samstag im Hebel am Ufer. Da kommt er schon irgendwie, Hebel am Ufer. Halleschütz Ufer 32. Und da kann ich nachher zwei Karten würde ich da nochmal verlosen. Jetzt aber noch nicht, sondern nachher. Und vor allem würde ich auch mal ein paar Karten verlosen, weil ja am Freitag, glaube ich, Donnerstag. Donnerstag übermorgen Videoschnipsel ist. Frohsinn und Wirklichkeit ist die Überschrift. Machen wir auch, aber so gegen 0 Uhr, Mitternacht werden da ein paar Karten verlost. Sowohl als auch, entweder oder. Und das Thema heute. Achso, ich wollte noch was zur Musik sagen. Es gibt ja Leute, die Sendung regelmäßig hören, werden den Song kennen. Es gibt einen wunderbaren Song von Jeffrey Lewis. Der heißt, der ist ungefähr 9,5 Minuten lang und heißt The History of Punk on the Lower East Side. Wenn man immer denkt, Punk kommt aus England, Sex Pistols und der ganze Quatsch. Stimmt ja nicht, ist in Amerika erfunden worden. Und zwar eben in New York, Lower East Side. Und er erzählt da die ganze Punk-Geschichte nach. Fängt quasi ganz früher in den 50er Jahren, geht dann so über 60er Jahre durch bis hin zu Patti Smith, New York Dolls, Richard Hell und endet dann ganz resignativ. Und die Credits haben die Engländer eingestrichen. In dem Song erzählt er so die Punkgeschichte immer runter und singt dann immer einzelne Songs an. Und ich habe mir heute die Mühe gemacht, den Song auseinanderzunehmen und in 9 Teile zu zerlegen. In 9 Teile deswegen, weil von den Songs, die erwähnt werden, jetzt sind ungefähr 12 oder 15, habe ich quasi 9 zu Hause gehabt. Und jetzt habe ich ihn so zerlegt, dass er immer erzählt, ansingt und dann kommt, das ist das heutige musikalische Programm, kommt der Originalsong. Also da kann man dann mal schöne alte Punkgeschichte hören. Ansonsten habe ich sowieso noch ein bisschen interessante andere Musik dabei. Ach, eins der großartigen antikapitalistischen Songs aus den 60ern. Habe ich meinen Freund Rolf Schwenter dabei, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin noch immer unbefriedigt, ich bin noch immer unbefriedigt. Das wäre natürlich schön, ich weiß jetzt ja nicht, ob es mir gelungen ist, den noch in der Hektik, mit der ich losgestürzt bin, weil ich so viel zu tun hatte in der Vorbereitung dieser, in der musikalischen quasi Vorbereitung dieser Sendung, ob es mir da gelungen ist, den Song einzustecken. Wenn, denn würden wir den wahrscheinlich nachher so ja auch nochmal hören, weil natürlich auch einer der Großen ist. Ansonsten ist das Thema der heutigen Sendung, besteht das Thema der heutigen Sendung eigentlich aus einer quasi auch wieder eigentlich selbstbezüglichen Frage. Weil die jetzt wirklich so unmittelbar meine ist, wen würdet ihr gerne wovon überzeugen? Also das ist heute eine messianische Sendung. Das ist eine Sendung für Leute, denen immer so Sachen durch den Kopf hin, die irgendwas entdecken, die irgendwas toll finden und der Meinung sind, auch andere sollten das toll finden. Wie, und das ist eben die Selbstbezüglichkeit, wie ich eben, Schwenter ist nicht dabei, scheiße. Wie ich eben Jeffrey Lewis so, trotzdem ich noch nie gesehen habe, nur seine ein paar CDs kenne und so ein bisschen Internetkram und so, so toll finde und ihn euch gerne nahebringen wollte. Ich finde Jeffrey Lewis toll und will euch überzeugen, dass er großartig ist. Und heute würde ich mit euch gerne darüber reden, was ihr so entdeckt habt, toll findet, wichtig findet, wovon ihr andere Leute, und zwar wen und wovon, das wir dann die genauen Fragen überzeugen wollt. Das können Bücher sein, das kann Musik sein, das kann Ideen sein, das können Orte sein, das kann Situationen sein, die oder der zu überzeugende kann, der Freund oder die Freundin, die Eltern, Bekannte, der Chef, Lehrer, die Menschheit, die Berliner Bevölkerung, die einbeinigen schwulen Berliner, also so, das kann irgendwie alle möglichen Gruppen auf allen unterschiedlichen Ebenen, alle Tiere, die dem König gehören, sein. Wer also dazu, wer jetzt, man hört es glaube ich schon, in meiner messianischen Ausstrahlung, I had a dream of people going to Jeffrey Lewis on Saturday, into the Hebel am Ufer, Halleschen Ufer 32. Also so nicht. Wer diesen Tonfall in der Stimme hat, wer diese messianische, glühende Augen hat und andere Leute mich unter Umständen vom Wert, vom Tollsein, von irgendetwas überzeugen wollte, der soll unbedingt hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Back when I was 4, I knew the name of every dinosaur. So, Jeffrey Lewis, der wird heute rauf und runter gedudelt. Ich muss es jetzt mal einlegen, gewissermaßen den ersten Part des, wobei ich weiß jetzt ja nicht, ach, da würde ich mal eine Umfrage machen. Wer jetzt von euch, wer würde denn mal am Anfang Jeffrey Lewis insgesamt hören. Genau diesen The History of Punk On the Lower East Side, 9,5 Minuten dauernd. Wer würden das erstmal insgesamt hören und mit dann danach schön einzeln runterdekliniert so zu hören? Das ist jetzt meine Umfrage. Wer sich an dieser Umfrage... Das ist jetzt diese Umfrage. Ich rede jetzt über nichts anderes an all die... Ich schmeiß mal jetzt vorsichtshalber nochmal alle raus. Ach so, nee, jetzt habe ich sie nicht rausgeschmissen, sondern alle reingenommen. Alle rausgeschmissen. Wer sich an dieser Umfrage beteiligen wollte, der sollte hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich würde sagen, soll ja ungerade sein. 9 Leute würde ich jetzt fragen und ihr sollt im Grunde nur sagen, ja, den Song will ich hören. The History of Punk on the Lower East Side von Jeffrey Lewis. Erstmal so insgesamt, um mit danach im Einzelnen durchdekliniert zu bekommen. So, hallo. Ich scheiß dir ins Maul. Oh, na mach da mal. Quatsch ja nie bloß. Ah, ihr seid alle Frauen. Mann. Ach, ihr seid alle Frauen. Ach, das kleine Pennerchen, der gerade seinen Pillimann entdeckt hat und merkt, huch, ich bin ja ein Junge. Ihr seid alles Frauen. Ich scheiß dir in den Mund. Mein Kleiner. Hat deine Mutti dir heute deine Milchschnitte nicht mitgegeben? Hey, bist du deswegen so derangiert? Bist du deswegen so wütend auf den Onkel im Radio? Mann, der kleine Pillimann und dann keine Milchschnitte in der Stullentasche und außerdem noch den Turnbeutel in der Schule zurückliegen lassen. Oder wird die Mutti heute aber ganz, ganz böse mit dir sein? Mein kleines Pullermännchen, ab in die Falle, der Sandmann ist zu Ende. Das ist nicht deine Sendung. Du musst den Kinderkanal gucken, da mit Bert dem Brot. Das wirst du vielleicht so ungefähr verstehen. Und dann weißt du überhaupt, was ein Maul ist und was scheißen. Das heißt doch bei dir noch AA. Cleaner. Vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Essen, nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Und jetzt ab, Zähne putzen in die Falle. Tschüss, Baby. Mann, diese Debilen, wo kommen die eigentlich her? Sag mal, war das Neukölln oder was? Mein lieber Schwein, ich scheiß dir im Mund. Und dann geht's aber auch nicht weiter. Ich scheiß dir ins Maul. Ja, ich habe nämlich heute entdeckt, dass ich hier unten einen kleinen Zipfel hängen habe. Ich bin richtig ein Junge. Ich bin praktisch ein Gangster-Rapper. Ich kann mit meinem Suppenlöffel steche ich alle ab. Ihr seid ja alles Mädchen. Ich hab hier unten einen kleinen Puller dran. Und ich bin so wütend, weil meine Mutti mir meine Pausenschnitte nicht gegeben hat. Meine Mutti, die alte Fotze, ich hab hier unten einen kleinen Pillimann dran. Mann. Kinder. So wollen wir mal jetzt ja nicht anfangen. Ganz ruhig, Kunde, beruhige dich. So, ganz ruhig. Umfrage, wer würde jetzt gerne Jeffrey Lewis, The History of Punk on the Lower East Side, gerne erstmal komplett hören. Hallo? Einfache ja, Umfrage. Du sagst ja oder nein? Ja. Echt? Auf jeden Fall, ja. Okay, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Geht ja dann danach weiter. Das Thema ist ja klar. Thema hast du mitbekommen, oder? Jo, habe ich mitbekommen. So für Messias-Leute, wen würde man wovon gerne glühend überzeugen wollen? Aber darüber reden wir dann nachher. Ich muss jetzt erstmal meine Umfrage fortführen. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, gut. Ciao. Hallo? Ich scheiß dir wieder ans Maul. Och Gott. Ist Mutti nicht zu Hause oder was? Mann, da haut der aber auf die Kacke, weil eh mal Mutti nie da ist. Hallo? Ja. Ach, ja, das wollen wir natürlich hören. Willst du natürlich hören? Super. Ja. Okay, wunderbar, hier vielen Dank. Felix und der grüßt noch ganz. Ja, mit dem Grüßen ist ja nicht so toll hier eigentlich. Ja oder nein? Nein. Nein, okay, dann steht jetzt 2-1. Ich habe 9 Leute gesagt, oder? Hallo? Ja oder nein? Nein. Nein? Oh, scheiße, nein. Hört auf. Hallo? Ja, gut, ja. Ja, dann steht jetzt 3. Wunderbar, vielen Dank für den Anruf. Hallo? Ich bedanke mich nur bei den Ja-Sagern. Hallo? Ja, ich bin für Schwenter, also dieser... Ja, den habe ich doch jetzt nicht hier. Ja, das geht jetzt um Jeffrey Lewis, History of Punk on the Lower East Side. Mache ich ja auch nächstes Mal. Ja, gut, okay, dann bin ja, ich dafür. Nee, jetzt ist... Achso, jetzt für Jeffrey Lewis. Ja, klar. Du hältst dir doch aus, 9,5 Minuten durchzuhören. Aber man muss zuhören, weil es wirklich ja, toll ist. Okay, super, ich danke dir für... Achso, habe ich dich jetzt schon aufgeschrieben? Nee, jetzt steht's 4-2. Okay, vielen Dank. Hallo? Hallo? Ja oder nein? Ja oder nein? Wie bitte? Ja, schon weiter. Hallo? Hallo? Ja. Ja, ich möchte es auch hören. Bitte. Du möchtest es hören, echt? Ja. Dann steht's schon 5-2. Im Grunde, ich habe gesagt 9. Habe ich gesagt 9 oder 11? 9. Wie viel wollte ich fragen? 9. Wenn jetzt 5 Ja-Stimmen sind, dann ist es schon entschieden, oder? Selbst also wenn jetzt schon noch 2 Nein-Stimmen dazukommen, dann ist 5-4. Richtig. Okay, dann machen wir das jetzt. Ich danke dir für deinen Anruf und nachher telefonieren wir dann über Messias sein, Leute mit glühenden Augen von etwas überzeugen, was man selber toll findet. Okay, ich rufe das nochmal an. Toll! Ja. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, na dann hauen wir den jetzt ganz schnell, knallen wir jetzt ganz schnell Jeffrey Lewis rum. Wir überziehen jetzt hier sowieso wieder. Nachrichten kommen zu spät. Der arme Kollege Kerkhoff wird gleich wieder verrückt. Ist aber nicht mein Problem. Warum sollen die Kollegen nicht immer ein bisschen verrückt werden? Ist ja auch mal ganz schön. Jeffrey Lewis, The History of Punk on the Lower East Side. Hört genau zu. Nachher wird's dann auseinandergenommen. Jeffrey Lewis. And this is August 26, 2004. We're going to try to go through this in one live take. The complete history of the development of punk on New York's Lower East Side from 1950 to 1975. We start with Harry Smith in 1950, a beatnik weirdo living in New York City. His huge collections were insane, of Easter eggs and paper airplanes and rare records. He had about 1,000,060. To change America through music was his hope, and to make some money because he was broke, he compiled a triple-decker collection of songs from his records, released as the Smithsonian Anthology of American Folk. On Monday morning, just about 9 o'clock, the great ship Titanic began to reel and rock. Husbands and wives, little children lost their lives. Wasn't it sad when the great ship went down? Smith's plan began to work as foretold. This weird music began to take hold. It sparked an interest in these forms of life underground from the norms, and soon millions of folk records were being sold. By the early 60s, Dylan, Bios, Phil Oakes were doing intellectualized copies of the old folks. Then one strange folk band downtown called the Holy Modal Rounders began to make it more anarchistic with weird voices and drug jokes. Mom's out there, switching in the kitchen, and Dad's in the living room, fussing and a-bitching. I'm out here, kicking the gong for euphoria, euphoria. When your mind starts reeling and walking, inside voices start squealing and squawking. Floating around on a belladonna cloud, singing euphoria. In 64, that was. Then in 65, Lou Reed and John Cale in a Ludlow Street dive had a similar musical spin, also on acoustic guitar and violin, with even more New York Street drug jive. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, chasing our women around. Pardon me, sir, but nothing could be further from my mind. I'm just waiting for a dear, dear friend of mine. I'm waiting for the man. In 65, the Rounders met other beatnik intellectual thugs on East 10th Street who called themselves the Fugs. In April, they were recorded by Harry Smith doing the punkiest songs yet to exist, lo-fi noisy shit about poetry, sex, and drugs. I don't have a bedtime, I don't need to come, for I have become an amphetamine bum. If you don't like sleeping and don't want to screw, then you should take lots of amphetamines too. Smith recorded two live Fugs sessions, including Tule Kupferberg's amazing nihilist song, Nothing. Monday, nothing. Tuesday, nothing. Wednesday and Thursday, nothing. Friday for a change, a little more nothing. Saturday, once more nothing. Fucking nothing. Sucking nothing. Flesh and sex, nothing. Church and Times Square, all a lot of nothing. Nothing, nothing, nothing. Fugs were real poets with real topics to speak out, and through the underground scene this crude music could leak out, beginning the punk idea that anybody could do it without needing much musical ability to it, and this new crude music was soon labeled Freak Out. In 66, the Fugs signed to New York label ESP. The same label put out a band called The Gods, spelled with a Z. The Gods accomplished the feat of making even the Fugs music sound sweet, with the least musical folk rock racket in history. Far from the West Coast hippie scene, New York underground music was far from mainstream. It was intellectual, but noisy and hectic, and then the Velvet Underground went electric and made folk punk more beautiful and more extreme. Hey, Tom, waiting for the man. That's $26 in my hand. Up to Lexington, 125. The sick and dirty bar, dead and alive. I'm waiting for the man. Nothing could stem New York's strange folk punk tide. In 68 came David Peel on the Lower East Side. He recorded an album in the street, screaming and sloppy. Danny Field signed him to Elektra, sold almost 1,000,000 copies, with songs like I Like Marijuana and Up Against the Wall, Motherfucker, inside. A mother, where is my father? Where is my brother? They're at war. They're Strangest of all, on East 10th Street in 68, were the duo Silver Apples, who managed to create two futuristic albums of noise, rhythm, and poetry, creative to the point of underground obscurity. It doesn't sound like punk or anything else, but it sounds great. Oscillations, oscillations, electronic evocation, the sound, reality. Spinning magnetic fluctuations, wave on wave configurations that dance between the poles of sound and bind my world to song. The Studios were a freak-out band in Detroit, and folks ignored them until Danny Fields brought them to New York and had John Cale from the Velvets record. And while most acid rock was turning into progressive, the Studios instead pushed the raw and aggressive, and Iggy Pop sang about degradation and boredom. '69, okay, all across the USA, another year for me and you, another year with nothing to do, another year for me and you. Another year with nothing to do. 1970, David Peel's second album came, with some amazing songs and some a little lame. In most pre-punk histories, Peel gets forgot because he was a hippie singing songs about pop. But his second album is the first album with the real sound that electric punk rock became. We are from the Lower East Side. We don't give a damn if we live or die. We are from the Lower East Side. We don't give a damn if we live or die. Even though it was 7 years before it was something the Clash would do, Peel mixed punk with reggae and the amazing song I Want to Kill You. One, two, three, four. You call the people of the future generation. Ah. You call the people in a world of aggravation. Ah. You call the people in a life of demonstration. Ah. We gotta change the world before annihilation. '71, Lester Bangs first writes the word punk to describe 60s enthusiastic teenage rock junk. '72, Lenny Kaye puts out the 60s garage comp Nuggets and coins the phrase punk rock in the liner notes of it. The punk rock would soon come to mean something different from what Lester and Lenny thunk. They meant raw 60s pop songs. I feel depressed, I feel so bad. Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this. Lenny Kaye was also a guitarist who began playing music with an East Side poet named Patti Smith, who would use it to mix wild poetry with simple rock stuff, like the Fugs in a way, but less rough. A postmodern way to take high art and low art and fuse it. Jesus died for somebody's sins, not mine. Gloria, Gloria. '72-'73 is when the New York Dolls start mixing trash and drag fashion with a pure rock and roll heart. The David Johansen, Johnny Thunder sound mix old style simple rock with the new New York underground and sort of define the moment when stupid on purpose became the new smart. The Lower East Side began punk fashion as well, with ripped clothes and spiked hair worn by a poet named Richard Hell. Hell was in Television, The Neon Boys, The Heartbreakers, The Voidoids, and he wrote the song that gave the new 70s punk generation its first anthem yell. I was screaming, get me out of here before I was even born. It's such a gamble when you get a face. It's fascinating to observe what the mirror does, but when I die, it's for the wall that I set a place. Cause I belong to the blank generation, but I can take it or leave it each time. I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. '74, CBGB starts having punk shows with Television, Patti Smith, and the Ramones. '75, punk fanzine begins then. The whole thing moves over to England. England steals all the credit. That's how it goes. The end. Is this Joe? Jeffrey Lewis, Jack Lewis, our friend Tyler. Thank you. Gemein, oh? England steals all the credit. Genau so ist die Punkgeschichte verlaufen. Wir werden uns den Song nachher auseinanderlegt, im Einzelnen genauer nochmal anhören. Das wird den Großteil des musikalischen Programms des heutigen Abends sein. Jeffrey Lewis morgen im Bastard in der Kastanienallee, da am Prater, oder am Samstag, ab 20 Uhr, denke ich mal. Ich verlos dann nachher nochmal 2x2 Karten. Ab 20 Uhr im Hebel am Ufer. 11. ist Samstag, oder? 11. ist Samstag. Am 11. im Hebel am Ufer. Halleschütt, Ufer 32, genau, zwischen den U-Bahn-Stationen Hallesches Tor und Möckernbrücke. Wie gesagt, da verlose ich nachher noch 2 Karten. Und jetzt müssen wir aber erstmal kicken, wie es so fußballmäßig zum Beispiel aussieht. Bremen? Juve führt jetzt? Ja, das ging ganz schnell vor 3 Scholli. Minuten. Der Italiener, du, da kommt da von hinten rum, du. Halleluja. Naja, wir fangen jetzt aber mal. Wir werden jetzt ja alle gleich ins Zimmer hören. Kommenden Donnerstag ist wieder Donnerstag. Frage Nummer 1. Zum wievielten Male finden in diesem Jahr Fußball-Weltmeisterschaften statt? Naja. Die Einwohner welchen Staates werden offiziell als Ivora bzw. Ivorerinnen bezeichnet? Tja, was würde das sein? In welchem Land zahlt man mit der Währung Bolivar? Gott, bin ich vernagelt. Wie heißt die kleinste Hunderasse der Welt? Boah. In welchem Land ist es Brauch, einen Tag vor Weihnachten Gammelrochen zu essen? Oh Mensch, Thomas, die Fragen werden aber auch immer einfacher. Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Kommenden Donnerstag im Café Schmidt, Berlin Wedding. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz. 22:36 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Inzwischen 22.37 Uhr. Ja, weil du so lange brauchst anzufangen. In Berlin haben sich am Abend die Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei getroffen. Sie wollen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur Rolle der Geheimdienste durchsetzen. Er soll innerhalb der nächsten 2 Wochen die Arbeit aufnehmen, hieß es nach dem Treffen. Auf der Insel Rügen ist das Vogelgrippevirus bei 2 weiteren toten Katzen festgestellt worden. Das hat eine Sprecherin des Bundesagrarministeriums bestätigt. Es handelt sich auch dieses Mal um die Asia-Variante. Letzte Woche war schon eine Katze daran gestorben. Die Gewerkschaften in Frankreich haben den Aktionstag gegen die Pläne der Regierung als vollen Erfolg gewertet. Demnach beteiligten sich über 1 Million Menschen an Demonstrationen. Die Regierung will den Kündigungsschutz für jüngere Arbeitnehmer lockern, heißt es. Zum Sport. Im Nachholspiel der ersten Fußball-Bundesliga haben sich Kaiserslautern und Stuttgart mit einem 1:1 getrennt. Und in der Fußball-Champions League finden derzeit die Achtelfinal-Rückspiele statt. Das Spiel Juventus-Turin-Werder Bremen endete, glaube ich, 2:1. Ich konnte es nicht sehen. Ist so geliebt. Ja, sieht so aus. Genau, das entscheidende Tor vor wenigen Minuten mehr dazu dann morgen früh. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin ihre Führung ausgebaut. Sie schlugen am Abend den Tabellendritten Nürnberg mit 3:0. In dieser Nacht wechselnd bewölkt, aber trocken bei Tiefstwerten zwischen -2 bis -8 Grad. Morgen gibt es dann erst Sonne, später bewölkt es sich bei Höchstwerten zwischen 0 und 3 Grad plus. Verkehr. A100, das ist der Stadtring in Berlin. Berlin-Wedding Richtung Neukölln. Zwischen Kurfürstendamm und Wilmersdorf nach einem Unfall ist die rechte Spur dicht. Ansonsten wünschen wir eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon. So, jetzt schnell nochmal ein Hearted. Ich sage, Kinder, die 60er Jahre sind echt so interessant. Ich habe es jetzt musikmäßig quasi gerade nochmal wiederentdeckt, die 60er. Ja, wir werden es gleich bei Jeffrey Lewis, der im Großteil speist sich ja auch aus der Zeit, hören. Hier einen heavy 60s anti-imperialistischer Song von den Konrads aus Düsseldorf. Wem soll getraut werden beim Kampf gegen den Imperialismus?

Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Wie gesagt, und um 0 Uhr, da muss ich es mir noch genau überlegen. Ist eine tolle Woche, oder? Gibt es 2x2 Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag und einzelne Freikarten für Videoschnipsel am Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne. So, und jetzt fangen wir an. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Siggi. Hallo, Siggi. Ja, kennst du mich noch? Nee. Von letzter Woche? Nee. Mit dem Sonny und dem Siggi? Nein, ich habe ja immer, ich habe doch den Vorteil, so ein total schlechtes Alzheimer-Gedächtnis zu haben. Ach ja. Da von daher gehe ich jetzt gewissermaßen immer frisch in die Sendung rein, finde mich total toll, weil ich mich quasi zum ersten Mal hier erlebe, finde jeden Anrufer total interessant, aufregend und neu, weil ich ihn nicht kenne. Und auch den eben gerade, der da gesagt hat. Naja, ach Mann, hier, diese kleinen Pillipan-Männer ist doch, das sind doch irgendwie die Arschlöcher, die, wenn sie zu acht sind, dann sind sie total stark, oder? Naja. Aber wenn er alleine ist und mit Mutti im Zimmer, da ist die Kacke am Dampfen. Mein lieber Scholli. So ein Angeber eben, ja. Naja, ja, nicht mal Angeber. Angeber nur, wenn er zu acht ist. Alleine ist er ja irgendwie so pickliert Würstchen, das Mädchen, was die Taschen hält, quasi bei der Diskothek, weil mit dem will ja keiner tanzen, verstehst du? Das ist ja irgendwie klar. Im Schulhof steht er echt immer am Rand und weiß nicht, ob er jetzt auch zu den Großen gehen soll, die schon rauchen oder nicht. Wenn er erwischt wird, weiß er ja auch nicht und so. Dann gibt's wieder einen Eintrag und dann ist Mutti wieder ganz böse. Ah ja, na ja, das sind so die kleinen Pisser. Muss es ja irgendwie umgeben. Kleine Arschlöcher. Ich meine, davon nicht so irre Fille, aber na ja, aber so ist es eben, oder? Ja, so kann man das ja sagen. Ja, aber ja. Ich will immer zu Wort kommen. Ja, genau. Ja. Wie war dein Name? Siggi. Siggi, Mensch, Siggi. Ja. Ja. Ja, meine Überzeugung ist... Nee, nicht Überzeugung ist. Bist du auch von irgendwas so besessen, wo du denkst, Mann, das müssen die anderen auch endlich mal kapieren, dass das toll ist? Na, das wäre doch meine Überzeugung. Was denn? Ach so. Ja, na, Überzeugung, na ja, meine ist ja, Überzeugung ist ja... Nee, ich finde, Überzeugung ist so nüchtern, so sachlich, ja, so ernsthaft. Ich bin überzeugt davon, dass die Sonne sich... Ja, die Erde sich um die Sonne dreht. So, man sagt, na ja, klar, ja. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber das wäre schon mal ein Anfang, stimmt. Meine Überzeugung ist, dass viel mehr Leute nach Reinickendorf ziehen sollten. Ach echt? Du würdest jetzt gewissermaßen alle Nicht-Reinickendorfer überzeugen wollen davon, dass sie nach Reinickendorf ziehen sollen? Warum? Hier ist nichts los. Oh ja, das ist echt ein Grund. Ey, dann zieh ich nach Reinickendorf. Da ist echt nichts los. Super, da wäre ich ja total gerne. Da, wo nichts los ist. Das wäre kein Ding. Mann, sag mal, du hast doch mal deine Motte da im Hintergrund, oder? Nee, das ist mein kleiner Bruder. Ach Gott, ach echt? Ach scheiße, Mann. Mein großer Bruder. Klang wie deine Freundin. Eieiei. Na, da bin ich ja jetzt aber voll ringetreten, oder? Nee, das ist der Sonny, der alias Manfred. Das ist alias Manfred. Ja. Ja. Das ist doch aber schön, so ein kleiner Lachzacke-Sack im Kinderzimmer, war, was will man mehr, oder? Muss man sich immer echt, und wenn man, also der ist doch wahrscheinlich irgendwie so überkodiert, so doppeldeutig, wenn er will, ist er Lachsack, ansonsten ist er eben auch so ein Pupsbeutel, oder? Es gibt da so eine Dinger, die man sich auf dem, wie heißt denn das? Kennst du das? Die man so auf den Stuhl legt und macht, Furzkissen? Ja, Furzkissen, genau! Das hätte ich ja auch gerne zu Hause, so, und irgendwie einer, Mensch, ey, sag doch mal Lachsack, bam, kriegt er ihn auf den Kopf, und wenn man ihn in den tritt, ja. Ja. Naja, ich muss jetzt mal sagen, klang nicht so ganz überzeugend mit Reinickendorf. Und das Argument, dass da nichts los ist, wird jetzt wahrscheinlich nicht gerade Ströme um Zivilia nach Reinickendorf transportieren. Na, soll ich mal sagen, was das hier gibt oder was? Nee, ja nicht. Ja, wir haben hier um die Ecke haben wir ein Lidl. Und über die Straße rüber, aber zweimal rum, eh mal links und dann gleich die nächste rechts, noch eine Tankstelle. Die hat sogar bis nachts um 10 Uhr. Uff. Ja, toll. Ich würde gerne nach Reinickendorf ziehen. Du hast da ja nicht angehört. Naja, aber du fängst schon, da ist nichts los. Wenn ich das Fenster aufmache und rauskicke, ist auf der anderen Straßenseite ja nichts. Tagsüber stehen da zwar Häuser, aber nachts werden die aus Sparsamkeitsgründen immer weggenommen. Und wenn man dann nachts rauskickt, ist da überhaupt ja nichts. Ich freue mich immer, wenn die Tage länger werden, weil dann steht drüben die Häuser länger. Das finde ich ganz schön. Mann, Mann, ja, ich zieh nach Reinickendorf. Siggi, du hast mich überzeugt. Ja, alles klar. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Viel hast du ja nie gesagt. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, zu langsam. Was ist denn jetzt nun? Ich möchte dich überzeugen. Wovon denn? Dass du mal endlich Ofen spielst. Nee. Doch. Aber Ofen ist super, oder? Ha? Ofen ist ein Spitzensong, wa? Echt? Guten Morgen, lieber. Nee, wie fängt ihr an? Ach, hast du so lange nicht mehr gespielt. Ja, aber wie fängt ihr denn an? Sing ja mal an. Ja, das ist nicht mehr. Wie lange ist du schon her? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab's jetzt so ja nicht mit. Ich kann's ja nicht spielen. Pech gehabt. Überzeugungsmäßig hast du wieder voll daneben gegriffen. Also warst fast so gut wie mich nach Reinickendorf zu bewegen. Okay, wartet jetzt in eins hier. Marius, bist du überhaupt gar nicht von irgendetwas so überzeugt, dass du denkst, boah, das sollten alle. Ja, die Ofen hören sollten alle. Ofenlied. Ja, guten auch. Morgen, lieber Ofen. Nee, hab ich nicht mit, tut mir leid. Schade. Alter, Sauerei. Ja, tut mir. Ja, aber heute hören wir dafür Jeffrey Lewis. Mann, was heißt die? Ach, Mann, hör da genau hin. Wenn du genau hinhörst, dann ist der mindestens so groß wie das Ofenlied. Ehrlich, glaube mir. Ich bin wirklich großer Fan vom Ofenlied und ich bin großer Fan von Jeffrey Lewis, von Rolf Schwenter. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Kann ich heute leider ohne mit? Spiele ich auch nächste Mal. Ja, Ossi-Lied. Was sagst du? Man braucht schon Ossi-Lied jetzt mal wieder. Was für ein Ossi-Lied? Ja, so der Ofen oder so. Naja, Ossi-Lied spiele ich nachher noch. Aber jetzt ist erstmal Jeffrey Lewis angesagt. Mein Kinder, ihr müsst doch mal zuhören und müsst doch mal versuchen, meine Begeisterung zu teilen. Ja, konzentrier dich mal darauf. Nur weil ich den Ofen so toll fand, habe ich den überhaupt gespielt. Jetzt findest du den toll. Und jetzt konzentrier dich drauf. Lass dich überzeugen, Jeffrey Lewis ist echt großartig. Aber Rolf Schwenter eben auch. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer, habe ich aber leider nicht mit, unbefriedigt. Oder niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Genau, aber heute ist erstmal Jeffrey Lewis angesagt. Vielen Dank für den Anruf. Nicht. Tschüss. Hallo, naja doch, versteht man schon. Ich gebe noch ein bisschen Hinweise, Übersetzungshilfen. Hallo? Ja, hallo, Kuttner, hier ist Sven. Sven? Kuttner. Ja. Erst deine Überzeugung und dann meine oder mich? Ja, meine Überzeugung ist ja klar, Jeffrey Lewis ist so total toll, da sollte man unbedingt hingehen. Ja, let's talk about Punk, okay? Genau. Ja, und zwar, das war ja völlig interessant wegen John Cale und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ach, hast du mich jetzt hier halbwegs verstanden? Ja, aber nur halbwegs. Halbwegs, ja, ist halbwegs, weil der irgendwie natürlich auch extrem schnell ist. Das ist ein Song, den muss man sich 5-mal anhören, dann kommt man immer so ein bisschen ran. Genau, und ich habe mir jetzt auch 10-mal ganz genau angehört und versucht, die Songs rauszufinden, die er da erwähnt. Und wie gesagt, auf 9 bin ich gekommen. 9 habe ich gefunden. David Peel und Patti Smith und... Und Patti Smith und Richard Hell. Christ, ja. Und aber The Fox, die kennt man schon nicht so richtig, oder? Ich kannte sie. Kennst du The Fox? Nee, The Fox, F-U-G-S. Alles klar, das ist immer schwer zu auseinanderzuhalten. Silver Apples und so. Das bringt es aber zu meinem Schluss daraus, dass nämlich Punk, weißt du, ja. Der Begriff Punk, das meint er auch, glaube ich, damit so ein bisschen am Rande. Ja. Hauptsächlich vielleicht nicht, aber dass der ist so übergreifend über alle möglichen Bands, die man so als ja, Punk, ist, wir meinen die Bisse, ja. Wir meinen Ramones, wir meinen was für Signer. Ja, natürlich, also ich meine, da wird's halt irgendwie, da ist es dann klassisch, da ist klar, Ramones oder sowas. Haben wir keine Fragen, aber er meint es viel übergreifender, glaube ich. Das ist eben, darum fängt er auch an, Early 60s. Ja, ja, er fängt ja früher an, 1950, ja, mit Harry Smith, der so ein großer Plattensammler war und irgendwie 1,5 Millionen Platten hatte und dann so eine erste Folk Compilation bei Decca oder irgendwas so 3 Platten rausgebracht hat und davon handelt dann quasi erst. Ich glaube, Punk meint der eigentlich irgendwas, was man mit so einer Radikalität macht, ohne dass man das, was man da macht, unbedingt kann, aber so wütend und so hardcore und so konsequent ist, dass man es macht. Ja, das ist zum Beispiel eine Definition. Ne? Das wäre eine Definition. Eine Definition, der weiß ja genau, wie wir beide auch übrigens, Kuttner, dass es dafür mehrere Definitionen gibt, ne? Ja klar, gibt's da irgendwie mehrere Definitionen. Logischerweise, vielfältig hier, ne? Ja, ja. Das nur auf Lower East Side zu beziehen, ist ja nur... Naja, womit er natürlich recht hat, und da kann ich dann jeden New Yorker verstehen, dass er da gekränkt ist, weil natürlich Punk denkt man immer irgendwie Sex Pistols, denkt man immer irgendwie England. Aber kam von da. Just wait a minute, wo kommt der Begriff her? Punk. Wo wurde sie kreiert? Lower East Side. Da gab es eine Zeitschrift, die hieß Punk. Und danach hieß es dann alles Punk. Ganz. Und dann haben sie King Street mit ihrem Sexshop, haben sie gesagt, ey, gründen wir doch mal eine Band, die heißt Sex Pistols, weil ich hier so einen schönen Laden habe, der heißt Sex. Und ja, ihr müsst einfach nur mit drei Griffen rummessern. Und dann wurde daraus Punk. Also, oder dann wurde das, was wir heute so kurzschlüssig unmittelbar mit Punk meinen. Und dass dahinter schon eine längere Entwicklung stand, da singt er dann zu Recht davon, wie ich finde. Aber wir werden es ja nachher im Einzelnen alles nochmal hören. Wovon würdest du denn jemand anders überzeugen wollen? Wovon bist du so besessen, dass du denkst, das ist so toll? Ich bin also Linkskommunist und Fatalist gleichzeitig. Was? Linkskommunist und, naja, gibt's Rechtskommunisten? Linker Kommunist. Also gibt's rechte Kommunisten? Ich bin Links, Kommunist. Ach so. Besser? Ja. Aber Fatalist gleichzeitig? Fatalist? Also, ist das, dass meine Überzeugung nach meiner Meinung nicht in die Praxis umzusetzen ist. Aber deswegen rücke ich da keineswegs davon ab. Naja, dann, nee, da muss man sich eher Gedanken machen, ob es nicht vielleicht doch oder wie oder unter welchen Bedingungen oder es in die Praxis umzusetzen wäre, zu sagen, ja, ich finde es toll, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das ist doch Blödsinn. Aber wie gesagt, ich glaube. Naja, aber dann ist ja auch kein großer Unterschied zum Papst. Der glaubt auch. Naja, gut, alles klar. Ja. Also, der Vergleich ist... Also wenn dann irgendwie Hardcore-Gedanken machen. Ja, ist nicht so schlecht, aber ich würde jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen... Ich will ja sagen, anständiger Katholizismus ist nicht dumm, sondern klug. Und anständiger Kommunismus ist auch nicht dumm, sondern klug. Ich würde auch keineswegs sagen, dass der Katholizismus... überhaupt glauben, also Religion, dummes. Ja. Überhaupt nicht. Naja, es gibt dumme Gläubige und gibt wahrscheinlich doofe Päpste und gibt kluge Päpste und gibt gute Katholiken und kluge Katholiken und gibt doofe Katholiken. Und gibt doofe Kommunisten und gibt Arschloch-Kommunisten und gibt kluge Kommunisten und gibt anständige Kommunisten. Genau. Völlig einig. Ja. Aber das war ja nur der Prolog dazu, dass ich, es gibt ein Buch, also Literatur mal im einen, meine ich, ja, dass ich dafür mal kurz eine Lanze brechen will. Was, für welches Buch? Für Literatur mal im Main und für das Buch Todestag von Tobias Meissner. Übrigens, Kuttner... Wie heißt das nochmal? Tobias Meissner, wie heißt das Buch? Das Buch heißt Todestag. Todestag. Ja. Todestag von Tobias Meissner. Ja, Tobias O. Meissner. Tobias O. Meissner, davon bist du total besessen und würdest sagen... Das heißt Todestag und es handelt ganz kurz davon, dass der davon... Ach, das kenne ich sogar. Der macht einen Anschlag auf den Bundeskanzler, oder? Oh, so ist es. Der bringt die Bundeskanzler. Hey. Genau. Ich wäre völlig enttäuscht gewesen, wenn du es nicht kennen würdest. Ja, nur zufällig. Er ist übrigens, Entschuldigung, er ist aus Neukölln. Ja, ja, ist nichts gegen zu sagen. Wenn du erwähnt hast, bin ich zwar nicht ja. Ja, das war eine fiese Unterstellung, weiß ich. Hey. Aber man braucht ja immer so Schlagworte, Überschriften, alles Klischees. Als nicht Neuköllner seid. Okay, Sven. Also du würdest alle Leute davon überzeugen wollen, Tobias O. Meissner Todestag zu lesen. Lesen. Ja. Ja, okay. Na, das ist doch was. Hast du eigentlich schon jemanden davon überzeugt? Zu verhalten. Hast du denn schon mal jemanden überzeugt davon? Ja, doch. Also meinen großen Bruder. Ja? Du klingst ja auch nicht gerade mehr so ganz clean. Wie alt bist denn du? Also, ich werde 43. Und hast du aber einen großen Bruder, der dir immer hilft, wenn mal die Kacke am Dampfen ist und wenn die bösen Jungs von gegenüber kommen? Ich muss ja eins wegen sagen, vielleicht werde ich 43, wir sind noch nicht. Ja. Und mein älterer Bruder, der einzige ältere, den ich habe noch zwei jüngere. Ja. Der wird 45 jetzt. Ja. Aber wir, das ist so ein, Wobei, ist schon ein Unterschied, wenn man sagt, älterer Bruder oder großer Bruder. Großer Bruder ist ja doch, klingt doch ein bisschen so, als ob du dessen Sachen noch aufträgst und tendenziell eigentlich eher immer kurze Hosen hast. Sehr gut. Gut. Weil gleichzeitig älterer und großer Bruder. Okay. Also auf den Punkt zu bringen. Sven, ich danke dir für deinen Anruf. Guttner, ich danke, dass du zugehört hast. Okay, dann hör du jetzt schön zu. Jetzt machen wir weiter mit Jeffrey Lewis auseinandergenommen. Richtig mal im Einzelnen durchdekliniert. Da kann ich nur zum Schluss sagen, just do it. Okay, tschüss. Ciao. So, wie gesagt, jetzt haben wir Jeffrey Lewis, Part 1 of 9 Parts von, wie heißt es? The Complete History of Development of Punk on the Lower East Side. Das hören wir jetzt den ersten Teil und hören dann den ersten Song, den ich hatte, von denen, die ihr hier erwähnt, dann mal so halbwegs original an. Jeffrey Lewis.

Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir hören hier heute konzentriert, nachdenklich, so macht Schule Spaß, Jeffrey Lewis und reden über etwas, was ich hier gerade mache, nämlich über, ach, ich fänd's toll, wenn auch du das toll findest. Das wäre quasi das heutige Thema, wenn ihr also Sachen habt, von denen ihr denkt, Mann, das müssen die anderen doch auch endlich, also nicht alle anderen, aber der oder die, müsst das sollten, das, davon würde ich die doch gerne überzeugen. Dann könnt ihr gerne hier anrufen, wenn ihr jetzt gewissermaßen solcher Haltung huldigt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Zugleich ist aber eben auch der halbautomatische Anrufbeantworter geschaltet. Da könnt ihr auch anrufen, wenn er hier nicht durchkommt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und wie gesagt, nach Mitternacht würde ich gerne, also nicht gerne, aber ist doch, warum nicht, wa, oder? 2x2 Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag 20 Uhr im Hebel am Ufer 2 verlosen und ein paar einzelne Karten für die Videoschnipsel am Donnerstag 21 Uhr in der Volksbühne. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der Sonny. Hallo Sonny. Ja. Ach, bist du jetzt hier der andere von Siggi oder was? Ja, genau. Mann, jetzt fangen wir an mit Reinickendorf. Nee, nach Reinickendorf kommt sowieso keine Sau. Naja, sag doch. Wovon würdest du denn jetzt jemanden unbedingt überzeugen wollen? Naja, das ist so was ganz Sinnvolles. Und zwar bin ich dafür, dass während des Erdkundeunterrichts in der Schule... Nein, sowas nicht. Na gut. Nee, das ist echt ein bisschen zu eng, ein bisschen zu dürftig. Nee. Ja, dazu ist mir die Sendung zu wertvoll, ja, und dazu liegt mir Jeffrey Lewis zu sehr am Herzen. Es muss schon die Höhe und die emotionale Intensität von meiner Begeisterung von Jeffrey Lewis haben. Naja, vielleicht dann eine Demo gegen Sachsen-Anhalt? Nee, auch nicht. Das ist aber weltbewegend. Ja, also, Pech ab, weiter wird gemacht. Hallo? Hallo? Ja, machen wir weiter. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Till aus dem Prenzlberg. Till? Ja. Wie alt bist du, Till? Jetzt sag nicht 16. Nee, 14. Oah, naja. Hallo, Till. So. Hi. Wen würdest du denn wovon glühenden Auges unbedingt überzeugen wollen? Naja, ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich würde gerne alle Lehrer überzeugen wollen, dass es mal eine gerechte Bewertungsmaßstäbe für alle gibt. Also, dass nicht Mädchen besser bewertet werden als andere. Das klingt jetzt aber nicht so, als ob du Fan von dieser Idee seist. Und doch, jetzt ich bin wirklich da, irgendwie, ich bin begeistert. Boah, feuchte Hände kriegst, wenn du nur daran denkst und, boah. One day, ja, und was machst du, wie machst du denn das? Dann musst du doch immer zu den Lehrern gehen und jetzt gewissermaßen wie irre auf die einreden. Ja, nee, du findest bloß, das wäre ja ganz schön, wenn das so wäre. Nein, ich darf nur nicht so laut reden, weil dann kommen meine Eltern und... Ja, dann kommen deine Lehrer und verhauen dich. Nee. Ach man, Till. Das war jetzt nicht so überzeugend. Kick mal, ich sitze hier und quatsch mir die Seele aus dem Leib, weil ich Jeffrey Lewis so toll finde. Und dann sagst du, ich würde gerne alle Lehrer überzeugen, dass die alle Schüler mit gleicher Elle messen und Mädchen nicht besser beurteilen. Ja, aber ich hab ja noch was Besseres. Naja, dann fang doch mit dem Besseren an. Warum fängst du denn mit Erdkunde an? Ich möchte den lieben Birne davon überzeugen, dass er hier mal endlich wieder anruft und mal richtig Party macht. Naja, Kinder, jetzt, wir wollen... Till... Ich sag mal danke. Ja? Ja, okay. Bitte. Mehr aber nicht allzu überzeugt, aber ich sag danke. Ja. Okay. Tschüss, Till. Liebe Frau K. Ja. So, Kinder. Jetzt, wenn ihr wirklich irgendwie, man muss dazu hört doch, dass man irgendwas entdeckt hat. Und dann so überraschend davon auf einmal begeistert ist, dass man ja nicht weiß wie und irgendwie der Meinung ist, man ist der Einzige, der das entdeckt hat und der Einzige, der davon begeistert ist, und eigentlich müssten Millionen davon begeistert sein. Also das wäre schon die Voraussetzung, wenn es euch so entweder mal gegangen ist oder gerade geht. Und ihr jetzt denkt, boah, das knallt doch so rein, das ist so toll, das ist so eine super Idee, das ist so ein schönes Buch, das ist so eine tolle Musik, das ist so ein wunderbarer Sonnenuntergang, das ist so... Das würde ich gerne meinen Eltern erzählen, meiner Freundin beibringen, meinem Freund beibringen, meinem kleinen Bruder beibringen, meinem Vater beibringen, meiner Oma. Wenn es euch so geht, dann solltet ihr quasi hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich will aber ergänzen, es geht auch nicht um so PC. Nicht so, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn es keinen Krieg mehr gäbe in der Welt. Ja, finden wir alle gut, ist nicht so eine originelle Entdeckung. Sondern das muss schon was Konkretes sein, was ihr entdeckt habt. Hallo, wer, hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Hallo. Hey, ich fühle mich sehr geehrt, dich persönlich sprechen zu dürfen. Ja. Ja, ich bin der Thomas aus Sachsen. Thomas, hi, Thomas. Du hast schon ein Thema der Sendung mitbekommen. Ja, habe ich mitgekriegt. Und hast jetzt auch meine Brandrede eben nochmal gehört, hoffentlich. Ja, ich bin aufgesprungen und hab mir gedacht, jetzt muss hier mal was loswerden. Wie alt bist du, Thomas, aus Sachsen? Von wo rufst du an? Aus Sachsen. Von wo rufst du an aus Sachsen? Ja, aus dem tief verschneiten Erzgebirge. Oh, sag mal genauer. Ich höre ja immer so exotische Städte und Dorf- und Kaffnamen so gerne. Kaffnamen ist gut. Na? Ja, Gimletstal nennt sich das. Gimletstal? Ja, hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Nee, ich kenne Gimlet. Gimlet kenne ich. Das ist so ein Mixgetränk. Nee, mit Gin und Limejuice. Achso. Und gestoßenem Eis. Gimlet ist ganz schwer, hat am liebsten Philipp Marlowe von Philipp Marlowe getrunken. War sein Spezialgetränk. Gimlet herzustellen ist hohe Kunst, trotzdem mit eigentlich nur drei einfache Zutaten sind. Ja. Und du kommst aus dem Gimletstal? Ja. Da hält man quasi bis zum Knie, steht man da in Gimlet. Ein Säuferparadies. Jo. Super. Ein Mix, ein Cocktail, der Cocktailtraum. Ja, na gut, ich bin nie so alkoholfreund. Mein Lieber, dann werden wir es schwer haben, mit uns miteinander zu unterhalten. Ach, das wird schon Thomas! Ja? Ja, wovon würdest du denn wen total gerne unbedingt überzeugen? Also, ich bin großer Hip-Hop-Fan. Ja? Lange Zeit auch gewesen. Mein großes Problem war nur, dass ich mich mit den Texten nicht anfreunden konnte, mit dem Intelligenzgehalt von den Texten teilweise. Ja. Das ist ein allgemeines Problem beim Hip-Hop. Und dann habe ich was entdeckt, das hat mich schwer beeindruckt. Und ich finde, jeder, der einigermaßen davon überzeugt ist, dass Hip-Hop Musik nicht dumm sein muss. Genau so sieht's aus. Der sollte was hören? Unbedingt Specs anhören. Specs? Ja, das sind einfach intelligente Texte. Also mir gefällt das sehr, unheimlich abwechslungsreich. Und jeder, der das hört, der muss eigentlich kapieren, dass da kaum noch Steigerung drin ist. Und wenn man sich den anderen Mist anhört, ich kann nie nachvollziehen, wie man sich diesen anderen Mist noch anhören kann. Aha. Wen hast du denn schon mal jemanden davon überzeugt, von Specs? Ja, ich habe verzweifelt versucht, aber ich habe nie so viele Hip-Hop. Ach so, das ist... So um mich, aber... Ja, aber vielleicht findest du auch, ich meine, wenn es intelligente Sachen ist, dann kann man ja auch vielleicht auch Leute begeistern, die jetzt nicht Hip-Hop-Fans sind. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Außerdem finde ich es sowieso nicht wichtig, dass man jetzt Fan von einer Richtung ist. Sondern ich finde ja immer irgendwie, es gibt total coole, lässige, super geile Reggae-Musik. Es gibt total interessanten 50s Folk-Musik. Es gibt total tollen 80er-Jahre-Punk. Es gibt total geile, intelligente Heavy-Metal-Bands. Es gibt spitzenklasse, klassische Musik. Also alles Mögliche. Ja, das ist schon... Ja, da ist ja immer den Suchschein da verstreifen lassen. Immer aber, neue Sachen entdecken. Aber das ist schon ein besonderes Gefühl, Hip-Hop. Also das ist, Na, ich sag dir, Jeffrey Lewis ist auch ein besonderes Gefühl. Ah ja. Ich hoffe, du kommst noch drauf. Ja. Wenn du jetzt hier weiter zuhörst. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, tschüss Thomas. Ja. So, hallo, wer bist denn du da? Hey, Gotti, Markus hier. Hallo Markus. Jo. So, wovon bist denn du besessen? Wovon würdest du gerne den Rest der Welt überzeugen? Von einem super Zitat, das du mir ständig in den Kopf geknallt hast. Was? Welches denn? Die besten Freunde eines Mannes? Sind Dingsi, Markus und Johannes. Matthäus, Markus und Johannes. Bist du denn gläubig wenigstens? Na, kein bisschen. Du willst jetzt bloß den Song hören? Was? Pech gehabt, Baby. Ah, was? Ja, Pech gehabt. Nee, so billig funktioniert's nicht. Nein. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Ich jedenfalls. Und ich bin jetzt wirklich verstimmt. Nein, dann lassen wir die Absicht. Heute wird jetzt... Nee, ich bin aber trotzdem nicht verstimmt. Insofern würde ich jetzt das Gespräch beenden und gleich weitermachen mit Jeffrey Lewis. Oh, so fies. Ja, Pech gehabt. Man muss jetzt schon cleverer anstellen. Okay, tschüss. Ciao. So, Jeffrey Lewis, Part 2. Wir landen jetzt... Dann bei den Fugs. Und die haben schon dann echt einen super, Jeffrey Lewis nennt dann die Hymne der Nihilisten. Nothing. Nichts. Monday, nothing. Dienstag, nothing. Mittwoch, nothing. Donnerstag und Freitag nothing. Am Samstag zur Abwechslung mal nothing. Singen sie über 4 Minuten durch. Jeffrey Lewis erzählte die Fax um Tuli Kupferberg und wie heißt der andere, weiß ich jetzt auch nicht. Comiczeichner, Quatschmacher, Early Punks aus New York. Jeffrey Lewis landet jetzt irgendwann über wen? Ich hab's mir notiert, muss ich schnell nochmal nachkicken. Kommt jetzt von, wir sind ja stehen geblieben praktisch bei John Cale und Lou Reed mit Waiting for My Man. Kommt jetzt relativ schnell, zweimal die Fax, ist der erste so ein Song, der Amphetamin behandelt, den habe ich leider nicht gefunden, dann bei Nothing, aber eine wirklich große Hymne des intelligenten, qualifizierten Witzchen, Nihilismus des Glaubens an nichts. Jeffrey Lewis erklärt's und danach hören wir dann die Fax im Original. In 65, the Rounders met other beatnik intellectual thugs on East 10th Street who called themselves the Fugs. In April, they were recorded by Harry Smith doing the punkiest songs yet to exist. Lo-fi noisy shit about poetry, sex and drugs. I don't have a bedtime, I don't need to come, for I have become an amphetamine bum. If you don't like sleeping and don't want to screw, then you should take lots of amphetamine too. Smith recorded 2 live Fugs sessions, including Tuli Kupferberg's amazing nihilist song, Nothing. Monday, nothing. Tuesday, nothing. Wednesday and Thursday, nothing. Friday for a change, a little more nothing. Saturday, once more nothing. Fucking nothing. Sucking nothing. Flesh and sex, nothing. Church and Times Square, all a lot of nothing. Nothing, nothing, nothing. Also jetzt von Jeffrey Lewis erklärt, die Fugs, die den bis dahin punkigste Musik gemacht haben, den größten Lo-Fi, noisy Shit, den sie jemals, 2 Platten aufgenommen von Harry Smith, ich weiß nicht, ob es der vom Anfang ist, möglicherweise ist es. Und dann eben dieser wunderbare Song, von dem ich mir ja vorstellen könnte. Von daher hört nochmal hin. Kinder, wenn ihr eine Band seid, dann macht doch mal eine Coverversion davon. Vielleicht so auf Deutsch. Montag nichts da, Dienstag nichts da, Mittwoch, Donnerstag nichts da, Freitag zur Abwechslung mal ein bisschen nichts da. Fucking nothing, sucking nothing, Fleisch und Sex, nothing, Kirche und Times Square, nothing, die Fugs. Take for an oven, a garnished giggle, a job as white, a garnished lowness, not a martyr, not a miércoles, a jueves, not a tienes por cambio un poco más, not a sábado, otra vez. Nothing, reading, nothing, writing, nothing, even. philosophy, history, nothing. Social anthropology, nothing. Village Voice, nothing. New Yorker, nothing. Sing out in folkways, nothing. Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing. Poetry, nothing. And music, nothing. Painting and dancing, nothing. The world's great books, a great set of nothing. Audience, body, nothing. A fucking nothing. Sucking, nothing. Flesh and sex, nothing. Church and Times Square, all a lot of nothing. Nothing, nothing, nothing. Yeah, beginning the punk idea that anybody could do. Nothing, nothing. Averill Harriman, nothing. John Stuart Mill, nil, nil. Franklin Delano, nothing. Carlos Marx, nothing. Engels, nothing. Bakunin, Kropotkin, nothing. Leonid Trotsky, lots of nothing. Stalin, less than nothing. Nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, lots of it, nothing, nothing, nothing, nothing, not a goddamn thing. Killer, was für ein Spitzensong, oder? In Russisch und in Deutsch. Donnerstag gar nicht, Freitag gar nicht. Covert den, Jeffrey Lewis, The Complete History of the Development of Punk on the Lower East Side, hier im Einzelnen durchdekliniert. Der nächste Song wird nochmal Waiting for My Man in elektrisch sein. Wir telefonieren jetzt aber hier weiter. Leute, die quasi so besessen von irgendetwas sind, wie ich im Moment von Jeffrey Lewis, die sollten hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Und gewissermaßen ihre Besessenheit anderen mitteilen. Wer hier zu Worte nicht kommt, kann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 7313932. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo, ich bin die, die dir geholfen hat zu dem tollen Song von 9,5 Minuten. Ach so, super! Ja. Der war jetzt aber ein Spitzensong, oder? Ja, doch. Dann musst du versuchen, um Mitternacht nochmal anzurufen, dann hast du vielleicht die Chance, einmal zwei Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag im Hebel am Ufer zu gewinnen. Wenn ich da mal durchkomme, ich habe schon tausendmal angerufen. Wenn du da mal durchkommst. Aber wenn du Glück hast, dann gewinnst du, wenn du Pech hast, gewinnst du nur eine Freikarte für Videoschnipsel am Donnerstag in der Volksbühne. So, wie heißt denn du eigentlich? Elmo. Elmo, hallo Elmo. Hi. Bist du denn auch, wie alt bist denn du? 17. Bist du denn auch von irgendetwas so besessen, dass du denkst, davon sollten alle wissen, das sollten alle auch toll finden, wie ich es toll finde? Also ich meine, man kann ja von vieles besessen sein, man muss ja nicht vom einen besessen sein, aber speziell... Aber manchmal ist man doch so, also vielleicht auch kurzzeitig, ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht mein ganzes Leben von Jeffrey Lewis besessen sein, aber ich finde ihn natürlich trotz, ich werde ihn sicher lange, lange Zeit immer wieder toll finden. Naja, besessen, also im Sommer, wenn es warm ist, gehe ich lieber in den Park als in irgendwelchen stickigen Kneipen, weil da ist es einfach schöner. Ja, das ist jetzt aber jetzt nicht so eine irre Entdeckung und Idee, dass man da glühenden Auges andere Leute überzeugen wollte davon. Oder? Ja, das stimmt natürlich, aber Reinickendorf war jetzt auch nicht gerade das Großangebot. Schöne Idee und da. Aber hast du nicht mal irgendwie so eine tolle Musik entdeckt oder so ein tolles Buch gelesen oder so einen tollen Ort entdeckt oder so einen tollen Menschen kennengelernt, von dem du denkst, den sollten alle kennen, den Ort sollten alle kennen, den Menschen sollten alle kennen, das Lied sollten alle kennen? Na, die Band, die mag ich schon seit Jahren, also das ist jetzt keine... Aber es geht ja nicht bloß so um mögen, sondern es geht ja darum, besessen zu sein. Gewissermaßen, dass man dann auch sogar ein bisschen Angst kriegt, wenn man mit dir alleine in einem Zimmer ist, weil du besessen bist von... Ja, ich bin besessen. Von welchem Song denn? Von den Ärzten? Ja, da, also wenn ich manchmal da von den Songs höre, kann ich dann eigentlich nur mitsingen. Als wenn ich jetzt, wenn ich die jetzt ein paar Monate nicht gehört habe, dann bin ich trotzdem noch besessen, wenn ich sie dann wieder mal höre. Dann hast also, du praktisch richtig Entzugserscheinungen. Ja. Ich kann in alle Lieder mitsingen, trotz, wenn ich da eine Weile die. Und wann hast du die entdeckt, die Ärzte? In der 7. 8. Klasse habe ich sie richtig entdeckt, aber als wir... Also so sagen wir mal vor 4 Jahren ungefähr. Aber als wir auferstanden sind, habe ich sie von meinem Vater entdeckt. Also der hat sich die dann angehört. Und ich habe so ein paar Punk-Gene, sage ich jetzt. Dein Vater hat der Ärzte gehört und du hast sie dann von ihm quasi übernommen. Genau. Ah ja. Seine Gene. Seine und das war jetzt gewissermaßen aber die letzte Entdeckung, die du gemacht hast, vor 4 Jahren fand die quasi statt. Ja. Die Ärzte. Und in der Zwischenzeit gab es jetzt nichts, was du so entdeckt hättest, was dich quasi so umgerissen hat, wie die Ärzte vor 4 Jahren. Na, vielleicht die Punk-Szene. So, also so halt die Punk-Szene, halt wie die Leute aussehen. Ich kleide mich jetzt zwar nicht so direkt, also jetzt mit den Haaren färben. Ja. Meine Mutter das jetzt nicht so toll findet. Ich hatte mal in der 6. Klasse, hatte ich mal. Aber das ist ja dann so ein bisschen, also ich meine, wenn es jetzt so äußerlich, dann ist es ja so Mode. Dann sagt man, okay, ja, ich habe so eine Frisur oder so eine Frisur, ich habe so eine Klamotten oder so eine Klamotten. Die Einstellung ist mehr so in meinem Herzen, das ist so meine Überzeugung. Ah ja, also dann müsstest du ja... Jetzt, ich muss jetzt keine anderen Leute davon überzeugen, dass sie auch so denken. Dann müsstest du ja jetzt Jeffrey Lewis voller Begeisterung gehört haben. Ja, gerne, aber ich habe die Ramones, die waren da irgendwie nicht mit bei. Die Ramones, naja, weil die kam quasi später. Er macht ja die ganze Vorgeschichte. Er fängt ja 1950 bei Harry Smith an, bei seinem Folk-Sampler. Und endet, glaube ich, dann bei Richard Hell, der quasi, werden wir dann am Ende auch hören, quasi die erste Hymne des Punk, Blank Generation, singt. Naja, wie gesagt. Also na gut, da sind noch ein paar Entdeckungen zu machen. Ey, nicht gegen die Ramones sind echt großartig. Aber das eben, the fucks, Monday nothing, Tuesday nothing, Wednesday, Thursday nothing, sind doch super, oder? Ist mal was anderes. Ich meine auch die Musikrichtung, dass man nicht immer dasselbe hört. Die meisten hören ja immer Hip-Hop und kleiden sich wie jeder andere. Naja, oder andere hören immer Punk. Ich finde, man muss immer alle mögliche verschiedene Geschichten hören. Und jetzt sind the fucks nicht unbedingt das, was man sich unter Punk vorstellt. Du, die war the Punk Rocker, sondern Monday Nothing. Aber eine großartige Band. The Fucks. Okay, Elmo, vielen Dank für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Wir machen weiter mit Jeffrey Lewis, Part 3 of Kinder. Das geht ja hier etepetete voran. Wie gesagt, ihr könnt euch aber auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, wenn euch langweilig ist, wenn ihr unbedingt was loswerden wollt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Jeffrey Lewis redet jetzt über The Gods, die ich leider nicht hatte, nicht gefunden habe und landet dann bei den Elektrifizierten John Cale, Lou Reed, Velvet Underground, Waiting for My Man. The Fogs are real poets with real topics to speak out, and through the underground scene this crude music could leak out, beginning the punk idea that anybody could do it without needing much musical ability to it, and this new crude music was soon labeled Freak Out. In 66, the Fogs signed to New York label ESP, the same label put out a band called The Gods, spelled with a Z. The Gods accomplished the feat of making even the Fogs' music sound sweet with the least musical folk rock racket in history. Far from the West Coast hippie scene, New York underground music was far from mainstream. It was intellectual but noisy and hectic, and then the Velvet Underground went electric and made folk punk more beautiful and more extreme. Hey, Tom, waiting for the man. $26 in my hand. Walk to Lexington, 125. No sick and dirty bar, dead and alive. I'm waiting for the man. Abgesehen davon, dass es irgendwie gereimt ist, was natürlich toll ist, ist es aber eine wunderbare Formulierung, wenn es um The Gods geht, dass die am wenigsten musikalische Platte der Folk-Geschichte gemacht haben und dann kamen eben, wie gesagt, Velvet Underground, die es elektrifiziert haben und Folk-Punk schöner und extremer gemacht haben und das hören wir uns jetzt an, Waiting for My Man, Velvet Underground. $26 in my hand. Velvet Underground, Waiting for My Man, die mit ihrer Elektrifizierung den Folkpunk schöner und extremer gemacht haben, wie Jeffrey Lewis sagt. Er hat ihn umgebracht. Sie ist die Mörderin. Er war's. Er hat ihn gekillt. Sie ist die Mörderin. Er war's. Sie war's. Er war's. Sie war's. Fang den Mörder. Das interaktive Kriminalstück mit Radio Fritze Holger Klein. Also, ich war's nicht. Fang den Mörder. Donnerstag, 16. März, ab 20 Uhr im Fritz-Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos, fritz.de. Fang den Mörder. Und im Radio, Fritz, vom RBB. Vom RBB, 23.34 Uhr. Fritz, Info, Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. In Berlin haben sich am Abend die Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei getroffen. Sie wollen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur Rolle der Geheimdienste durchsetzen. Er soll innerhalb der nächsten zwei Wochen die Arbeit aufnehmen, hieß es nach dem Treffen. Auf der Ostseeinsel Rügen sind erneut zwei tote Katzen gefunden worden, die mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert sind. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium am Abend. Das Brandenburger Landwirtschaftsministerium überlegt derzeit, die Hauspflicht für Katzen auszuweiten. Die Gewerkschaften in Frankreich haben den Aktionstag gegen Pläne der Regierung als vollen Erfolg gewertet. Danach beteiligten sich über 1 Million Menschen an Demonstrationen. Die Regierung will den Kündigungsschutz für jüngere Arbeitnehmer lockern. Zum Sport. Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist in der Champions League ausgeschieden. Die Bremer unterlagen Juventus Turin mit 1:2. In der Fußball-Bundesliga trennten sich der erste FC Kaiserslautern und der VfB Stuttgart 1:1 unentschieden. In der deutschen Eishockey-Liga ist den Eisbären Berlin der erste Tabellenplatz kaum noch zu nehmen. Der Spitzenreiter siegte 3:0 gegen die Nürnberg Ice Tigers und hat bei nur noch 2 Vorrundenspielen 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ingolstadt. Wetter. In dieser Nacht wechselnd bewölkt, aber trocken bleibt es bei Höchstwerten zwischen -2 und -8 Grad. Morgen am Tag dann erst Sonne, später bewölkt es sich zunehmend bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen, wünschen weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, weil vorhin nochmal ofenmäßig so ein Ostsong gewünscht wurde. Da kann man uns anrufen beim halbautomatischen Anrufbeantworter, wenn man unbedingt was loswerden will. Dachte ich, na ja, dann setzt nochmal den Song, der auch in den frühen, späten 60er Jahren schon etwas sehr viel von diesem Ost-West-Stress, mit dem man es heute immer noch so zu tun hat, auf charmant dämliche Weise vorwegnimmt. Man muss, glaube ich, die Band komplett ansagen, weil sich dann erst der Erhalt des Songs eigentlich erschließt. Wir hören jetzt Wolfgang Grahl vom FDJ-Singestudio Müritz. Wolfgang Grahl vom FDJ-Singestudio Müritz mit einem Spottlied auf einen, in Klammern, steht da zwar nicht, aber Spottlied auf einen, in Klammern, westdeutschen, auf einen westdeutschen Moskau-Besucher. Ich ging einmal durch Moskau, da war ich nicht allein. Mit mir ging noch ein Herr, der kam aus Bonn am Rhein. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Herr vom Rheine prüfte zwei Häuser vorn und hint. Er klopfte an die Wände, ob's nicht Attrappen sind. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Ein Schutzmann wollt den Herrn aus dem Verkehrssturm retten. Da lief der Mann davon, aus Angst erkämen Ketten. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Herr sah auf der Straße ein Mädchen gehen und lesen. Er dacht, sie liest den Krimi, es ist Goethes Faust gewesen. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Den Wodka hielt der Herr vom Rheine nicht für echt. Er trank den halben Liter, davon wurde ihm ganz schlecht. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Der Wodka warf den Herrn von Bonn am Rheine um. Seitdem ist dieser Mann schon nicht mehr ganz so dumm. Denk ich an diesen Mann, sträubt sich noch heut mein Haar, weil man nicht so dumm sein kann, wie dieser Herr es war. Nicht gerade undumm, dieser Song, würde ich sagen. Das war, wie hieß er? Singestudio, das fand ich auch. Wolfgang Grahl, FDJ Singestudio Müritz, Spottlied auf einen Moskau-Besucher. Würde man ja wissen, was macht Wolfgang Grahl heute? singt er noch? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Musikalisch heute Jeffrey Lewis Special. Ihr könnt entweder thematisch, aber wovon seid ihr so besessen, dass ihr gerne den Rest der Welt davon überzeugen wolltet? Wenn es da etwas gibt, irgendeine Art Entdeckung, und sagt jetzt nicht bitte, dass es lieber arm ab als arm dran oder irgendwie, ist irgendwie lieber reich und gesund als arm und krank, habe ich mir mal überlegt, finde ich eigentlich ganz gut, sondern richtig Bam, strahlende, glühende Augen, wie irre müsst ihr sein und sagen, boah, das ist super, das muss man gesehen, gehört, gekannt haben. Wer von sowas besessen ist, soll hier anrufen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Alle anderen, die jetzt nur mal so irgendwie was loswerden wollen oder zum Beispiel der Meinung sind, dass eigentlich ein schöner Sommertag, 26 Grad, leicht bewölkt, so ein leichter Wind weht, schöner ist als ein fieser Novembertag mit 4 Grad und Regen, fällt einem in die Fresse. Die können ja dann hier halt mal schon anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Also die müssen ihn da jetzt irgendwie anrufen, dann ist David nur verzweifelt. Aber ist mir lieber, dass der verzweifelt ist, als dass ich verzweifelt bin. So, wir reden jetzt hier über Bekehrungen, Messianismus eurer Seite, eurerseits. Hören dann immer wieder zwischendurch Jeffrey Lewis, den ich euch, wie gesagt, gerne ans Herz legen wollte, um dann in ungefähr 24 Minuten, 23,5 Minuten, 2x2 Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag im Hebel am Ufer zu verlosen und noch verschiedene einzelne, ich weiß nicht, jetzt so 6., 8. Freikarten für Videoschnipsel am Donnerstag zum Thema Frohsinn und Wirklichkeit. Das alles um Mitternacht wird von mir nochmal extra angekündigt. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Matthias. Hallo, Matthias. Jo, und ich hab überhaupt was viel zu sagen zu dem Thema. Bist du total besessen von etwas? Ich bin total besessen. Von wem du, wovon du andere Leute überzeugen wolltest unbedingt? Absolut. Du klingst nicht so. Du klingst ein bisschen verschlafen. Ja, es kann sein. Ist doch schon spät. Ja, ist schon spät für mich, ist ja auch spät. Trotzdem bin ich noch auf munterste Weise besessen. Ja, naja. Trotzdem, ich heute auch nur 4 Stunden geschlafen habe und den ganzen Tag scheiße Stress hatte. Ja, aber ich bin allgemein ein ruhiger Mensch. Ach so, oder ich ja eigentlich auch. Hört man nicht, aber ist so. Nee, das hört man tatsächlich nicht. Ja, hört man nicht, ist klar. Matthias. Jo. Ach, sag mal, vielleicht stellen wir mal noch einen dazu und dann können wir mal eine Battle of Besessenheit machen. Ach scheiße, der ist jetzt aber weg. Wo ist denn der hier? Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, musst du auch kacken? Hat der mich gemeint? Hallo, wer ist denn da? Hier ist Matthias. Ja, nee, du, das ist irgendwie klar. Sag mal, irgendwie fliegen die anderen hier alle raus. Wieso denn das hier? Ich drück die immer um. Hey, ja, wer ist denn da? Ja, hi, ist Mirko, endlich. Super. Hallo, Mirko und Matthias. So, wer von euch glaubt denn jetzt besessener zu sein als der andere? Matthias, glaubst du, warte mal, Matthias, glaubst du, dass du warte doch mal ganz ruhig. Matthias, glaubst du, dass du besessener bist als Mirko? Hallo, Matthias. Ja, ich bin circa seit ich 16 bin besessen von Linux. Und Mirko, wovon bist du besessen? Ja, Frisbee. Mhm. Oh, das spielt ja doch in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Feldern. Ja, ja. Linux gegen Frisbee. So, Kinder, naja, ey, dann würde ich mal sagen, dann battelt mal, also Battle mit A, Englisch gewissermaßen, kämpft mal darum, mich von entweder Linux oder von Frisbee zu überzeugen. Na, Frisbee macht auf jeden Fall fit, macht Spaß. Ich kann nicht erwarten, dass der Sommer endlich mal kommt, so. Das wird wieso, man kann ja Frisbee auch im Winter machen. Frisbee kannst du nur im Sommer spielen. Im wieso Winter. Denn? Halt, warte mal, aber warte mal jetzt, ich wieso muss mal kann ganz man... kurz die Kurve nach Reinickendorf, ich komme gerade aus Reinickendorf, wo wir eine Halle haben. Und da ist ja überhaupt nichts los, oder? Ja, aber da kann man Frisbee spielen, da fahre ich auch nur zum Frisbee spielen hin. Ach so. Ja. Aber wohnen würdest du da nicht wollen, oder? Nein, Frisbee kann, weil Frisbee kann man da spielen, klar, weil da irgendwie, da sind keine Hindernisse, die Scheibe ja, die irgendwie... Ja, gute Sporthallen. Oder genau, da ist irgendwie Gegend bis zum Horizont und nichts anderes. Insofern nur, ideale Frisbee. Moment, nur im Winter so. Wenn man jetzt, vielleicht würde es was bringen, wenn man in Reinickendorf mal Linux installieren würde. Ja, auf jeden Fall. Dann werdet weniger Vogelgrippe-Virus-mäßig anfällig, oder? Das hast du auch schon? Auf jeden Fall. Risiko, nee, na klar haben die in Reinickendorf tote Katzen. Oh. Glaubst du nicht? Ja, sag mal, es gibt jetzt Hausschuhe für Hunde, habe ich gehört, wa? Wegen der Vogelgrippe, kann das sein? Dass das sie sich, dass sie sich nicht infizieren, wenn sie in Hundescheiße treten. Die sie ja selber fabriziert haben. Mein lieber Scholli, Sachen jetzt. Ja, auf jeden Fall. So, aber warte mal, jetzt mal Frisbee. Ja und? Also, ja aber gesagt, pass mal auf, jetzt muss ich mal sagen, warte mal, ich will nur mal sagen. Wir sind im Volkspark Friedrichshain. Ja, ich will nur mal sagen, überzeugt hast du mich jetzt nicht. Wenn ich um Frisbee spiele. Doch, wenn ich jetzt um, was ich mitgekriegt habe, ist, okay, dass man um Frisbee, cool. Warte doch so mal, was ich jetzt, naja, ich zieh mal den Regler runter. Was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass wenn man Frisbee spielen will, nach Reinickendorf in eine Turnhalle gehen muss. Wo ich mir jetzt schon vorstelle, ich bin zu Hause, dann muss ich meine Frisbee-Schuhe raussuchen, meine Frisbee-Hose, die Scheibe nicht vergessen und dann nach Reinickendorf zuckeln in eine ungewaschene, ungeheizte, stinkende Turnhalle, um da Frisbee zu spielen, muss ich sagen, habe ich nicht so einen Bock drauf. Okay, nun hast du zugehört? Ja. Wenn Sommer ist, dann sind wir im Volkspark Friedrichshain und dann sieht das sehr viel besser aus. Weil da gibt es keine Halle, da gibt es kein Reinickendorf. Aber ich meine, wenn Sommer ist, dann kann ich mich auch in einen Straßencafé sitzen, einen kleinen Cognac und Latte Macchiato bestellen und die piersten Weibern hinterher kicken. Wenn man im Sommer überhaupt was macht, dann nimmt man sich einen Kasten Bier und setzt sich an den Strand. Und installiert Linux. Naja, das kann man da schlecht machen, aber da kann man ja auch mal Pause machen sozusagen. Stimmt. Wo oder kann man spielen? Linux? Gibt's eigentlich auch schon so Computer Frisbee? Nee, glaube ich nicht. So Frisbee für aber PlayStation, man dass man zu Hause bleiben kann? Gesehen. Gibt es Frisbee unter Linux? Bestimmt. Gibt's eigentlich Computerspiele unter Linux? Bestimmt. Ja, gibt's eigentlich Computerspiele unter Linux? Was? Gibt's eigentlich Computerspiele unter Natürlich. Linux? Warte, neu installieren oder was ist da das beliebteste Spiel? Ich weiß nicht, ich spiele nicht, so bin ich so der Spielmann. Nee, ich glaube, wir machen keine Spiele. Ich glaube, das ist eher ernst. Na, ich glaube, es gibt, es ist auf jeden Fall ernst. Okay, ernst. Linux sind richtig so nachdenkliche junge Computerfreaks. Aber es gibt auch Spiele, also zum Beispiel von Unreal Tournament, das ist ja schon alt, aber gibt halt eine Linux-Version extra davon und. Ja. Es gibt natürlich auch Freeware-Spiele jede Menge, aber um Spiele geht's ja auch überhaupt nicht. Kinder, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber hier, die Musik ist auf jeden Fall super, gefällt mir. Ja, danke schön. Und Frisbee im Sommer. Ja, aber ich muss ja mal sagen, ihr habt mich weder von Linux noch von Frisbee. Es ist ja auch kalt und dann hat man natürlich keinen Bock überzeugt. Nee, ja nicht, weil kalt ist, sondern weil ihr einfach nicht die glühende Überzeugung habt, dass ihr von einer total tolle Sache entdeckt. Ich komme auch vom Frisbee-Spielen, bin voll fertig. Ja, ich bin auch voll fertig. Und für mich ist ja auch nicht früher. Ist jetzt für alle Menschen 12 vor Mitternacht. Nee, überhaupt gar nicht. Wann bist du heute aufgestanden? 9. Und wann bist du erst am Schlafen? Und wann bist du erst am Schlafen gegangen? 3. Ja, und ich um 5. Oh, das ist aber nicht gesund. Und um 9 aufgestanden. Oh. Ja, scheiße. Ah, scheiße. Ja, es geht ja auch bei Linux ist ja auch viel mehr so dieser Gedanke der freien Software und dass Software halt kostenlos ist und nicht hier, wenn nicht ganz viel Geld für Windows oder so. Die Gedanken sind frei. Hier gibt es keinen Schiedsrichter. Bei Fußball gibt es zum Beispiel Schiedsrichter und die Leute ziehen sich am Trikot und so, voll uncool. Mann, ist ja voll wie Linux, Frisbee. Ja, na, das ist zumindest alles in Eigenregie. Ich meine, das ist auch an Linux ganz cool. So. Die Leute machen das selber. Das finde ich schon korrekt, ja, ey. Ja, ja. Sag was, wie Frisbee ist wie Linux. Ja, okay. Hey, ja, Leben ist wie Linux. Gut. Hier spielst du noch ein bisschen Velvet Underground und dann ist gut. Nee, nein. Jetzt kommt ja nicht Velvet Underground, so, ja, jetzt kommen Silver Apples. Darfst du mal was sagen? Ja. Und zwar, es gibt diese... Hast du was zu sagen? Ja, zu dieser ganzen Punk-Geschichte wollte ich mal was sagen. Weil ich steck da ja nur auch schon einige Jahre drin, sozusagen. Linux und Punk? Ja, auf jeden. Auf jeden. Und da gibt's diesen Film, der heißt SLC Punk und in Deutschland ist er unter Punk, also hat er den Titel Punk. Und da sagt halt der Typ, der erzählt so seine Geschichten, seine Philosophie über Punk und ja, so. Ja, wer denn? Stevo heißt der. Wie der Schauspieler jetzt heißt, fällt mir gerade nicht ein. Aha. Und da sagt er, erzählt er so und sagt, und wisst ihr, was mich noch ankotzt? Das ganze Gerede, wer mit dem Scheiß angefangen hat, waren es die Sex Pistols in England, die Ramones und Velvet Underground in New York. Sex Pistols, Ramones, Sex Pistols. Wen interessiert so eine Scheiße? Es ist Musik. Und ich denke, darum geht's doch. Hilft mir nicht weiter. Ich finde so Geschichte schon immer interessant. Also Geschichten überhaupt. Ja, geht jetzt nicht um den Wettbewerb, wer der Erste war, sondern so eine Geschichte. Wo so Sachen herkommen, wie die sich so langsam durchwursteln, entwickeln, ja, verzweigen, auseinander. Nein, es geht ja nicht darum, wer hat den längsten oder wer hat den ersten gehabt. Du kannst nicht geschichtswissenschaftlich an Punk rangehen. Genau, es geht doch gerade beim Punk. Geht ja nicht um geschichtswissenschaftlich, sondern geht um Geschichte. So. Ja, aber nicht bei Punk. Eben. Auch bei Punk. Bei allem, auch bei Punk. Auch bei Punk. Bei Punk ist die Sache, die Ausnahme bildet. Nein, stimmt nicht. Nee, Punk ist für, nee, ist nur eine Ausnahmesache für Leute, die ein bisschen zu spät gekommen sind. Und unter Punk nur, sich vorstellen können. Ja, natürlich. Und das macht, finde ich, Jeffrey Lewis total einleuchtend erklärt er das. Dass er 1950 anfängt bei einer Folk-Musik-Compilation. Ist doch genial. Absolut. Und dann über Holy Model Rounders und wie's ich war. Aber da wir gerade dabei sind. Monday, nothing, Tuesday, nothing, Wednesday, Thursday, nothing. Hör doch lieber Ska-Musik, das ist eh viel besser. Siehste, das ist das Schlimme. Ist ja noch schlimmer, als wir halt angefangen. Zu sagen, Ska-Musik ist besser. Und Punkmusik ist besser und Hip-Hop ist noch besser. Und Franz Schubert ist noch besser. Und das ist noch besser und die Beatles sind noch besser. Hey, die Beatles sind gut. Und Death Metal ist ja noch besser. Und Dub ist ja noch besser. Und New Metal ist ja noch besser. Oh, Finger in Hals, Jeffrey Lewis gehört. Tschüss, ihr Beden. Nothing could stem New York's strange folk punk tide. In 68 came David Peel on the Lower East Side. He recorded an album in the street screaming and sloppy. Danny Field signed him to Elektra, sold almost 1 million copies with songs like I Like Marijuana and Up Against the Wall, Motherfucker Inside. A mother, where is my father? Where is my brother? Strangest of all, on East 10th Street in 68, were the duo Silver Apples, who managed to create two futuristic albums of noise, rhythm, and poetry, creative to the point of underground obscurity. It doesn't sound like punk or anything else, but it sounds great. Oscillations, electronic evocation, the sound reality. Spinning magnetic fluctuations, wave-on-wave configurations that dance between the poles of sound and find my world to song. Jeffrey Lewis, der übrigens, und das ist genau das Gegenargument gegen das, was eben gesagt wurde, Punk kann man nicht geschichtswissenschaftlich betrachten. Der betrachtet es auch nicht geschichtswissenschaftlich. Er erwähnt jetzt David Peel, den ich leider nicht dabei habe, und landet dann bei den Silver Apples und sagt, klingt nicht wie Punk, klingt aber großartig. Oscillations, und jetzt hören wir uns Silver Apples an. Oscillations, klingt nicht wie Punk, klingt aber großartig. Und wenn man so eine Geschichte in der Geschichte des Punk, in der Complete History of Punk unterbringen kann, dann ist man nicht dumm. Jeffrey Lewis, hier jetzt aber Silver Apples, Oscillations. Klingt nicht wie Punk, klingt aber großartig. Thank you. Silver Apples klingt nicht wie Punk, klingt aber großartig, sagt Jeffrey Lewis dazu in seiner Complete History of Punk, of the Development of Punk on Lower East Side. So, wir telefonieren hier über Besessenheiten in 3 oder 4 Minuten. Bis dahin telefonieren wir jetzt irgendwie kurz. Ansonsten könnt ihr euch einen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Finden 2 Verlosungen statt. Ich gebe dann nochmal richtig Startzeichen. Und zwar 2x2 Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag im Hebel am Ufer, 20 Uhr, Hallesche Ufer 32. Dazu müsste man die Frage beantworten, wer hat jetzt nicht direkt mit Jeffrey Lewis, aber weil der irgendwie so eine Gang und Gruppe und kennt sie alle ist. Wer ist die eigentliche ursprungsmusikalische Kumpelin von Adam Green, der letzte Woche hier war. Adam Green hat ja vorher in einer anderen Band gespielt, wisst ihr wahrscheinlich, mit einer Frau zusammen, die selber auch Antifolk macht. Wer deren Namen weiß und als erster hier anruft? Wartet! Aber ab 0 Uhr, jetzt noch nicht. Ab 0 Uhr. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hat die Chance. Einmal zwei Fragen, also insgesamt 2x2, aber der einzelne einmal 2 Freikarten für Jeffrey Lewis am Samstag zu gewinnen. Alle anderen müssen dann entweder selber hinnehmen, kostet nicht so viel, 10 Euro bzw. 8 Euro oder eben morgen in den Bastard. Und dann geht's weiter mit einzelnen Freikarten für die Videoschnipsel am Donnerstag 21 Uhr in der Volksbühne. So, jetzt aber schneller mal. Hey, jetzt aber hier noch nicht alle Glocken. Jetzt, ich muss hier noch ein bisschen rumtelefonieren. Warst du das, Matthias? Ja, das hast du aber nicht schön gemacht. Ich rede jetzt hier noch mit Besessenen. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Anna bin ich. Warte mal, ich muss noch keinen anderen Radio ausmachen. Okay. Anna. Okay, ja. Hallo. Ja. So, ganz schnell ausmachen. So, Anna. Ja. Bist du besessen? Ich bin besessen. Wovon? Seit fast 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren, von einer bescheuerten Sportart. Echt? Hm. Wovon denn? Gummihopse. Ähnlich, Gummi schon richtig, aber ich schmeiße Stiefel. Ach Gott, echt, ja? Bitte nicht lachen. Gummistiefelwerferin? Ja, genau. Und wie steht dein Rekord? Ich habe die erste Medaille für Deutschland geholt, jetzt auf der Weltmeisterschaft in Finnland. Oft ehrlich? Ganz ehrlich. Wie weit hast du denn da geworfen? Welche Schuhgröße? Die Mädels werfen mit Größe 38, die Jungs mit 43 und ich habe... Naja, leider nur eine Bronzemedaille gemacht. Aber immerhin. Aber wie weit hast du denn geworfen? Immerhin, nur waren leider bloß 24 Meter. Boah, na klingt aber nicht schlecht. Nee, das war so weit kann ich ja quasi ja nicht mehr laufen. Doch, schade. Ohne Hilfe. An meiner Seite. Echt? Echt? 24 Meter! In Wahrheit und echt. Mit Größe 38! Mit Größe 38, und genau. Gummistiefel sind doch verdammt scheiße schwer. Die sind schwer und rutschig. Und wenn dann der Wind noch ungünstig steht genau, und sich in der Öffnung verfängt, dann fällt der doch nach anderthalb Metern gleich resigniert zu Boden. Stein, hast du vollkommen recht. Und wo übst du denn da in Reinickendorf? Da soll ja gut sein, weil da ist jede Menge Jinkt und da wird nachts immer die andere Straßenseite abgeräumt. Das ist vollkommen richtig, weil ich wohne in Reinickendorf. Echt? Ja. Du Glückliche. Na, was will ich jetzt? Da soll ja irre was los sein in Reinickendorf. Die Leute bewerfen sich immer mit Gummistiefeln. Mit Gummistiefeln, ja, am besten genau. Kurz hinter der Humboldt-Bibliothek. Da genau. Das ist eine ganz tolle Wiese, ja. Da kann man herrlich werfen. In verschwitzten Sporthallen versuchen junge Computerfreaks Linux zu installieren. Genau. Und dann mein lieber Scholli. Ist da was. Anna! Ja! Und wie gesagt, ich bin da also echt, ich bin immer furchtbar sauer, wenn wir dann die Winterpause haben und wir natürlich dann nicht so richtig werfen können, obwohl... Im Winter kann man nicht werfen? Ja, natürlich kannst du werfen, aber es ist eigentlich eklig. Ach so. Ja, weil es nur eklig ist. Ja, aber üben. Üben, das kannst du selbstverständlich. Von nichts kommt nichts, oder? Von nichts kommt nichts, ganz genau. Genau. Anna, ja, dann würde ich mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Herzlich gerne. Okay, und tschüss. Leute, werft Stiefel, macht genau, tschüss. So, jetzt sind hier quasi, wird gerade Jeffrey Lewis Karten verlost. Die Frage, die wir beantworten müssen, wer war die Musikkumpeline von Adam Green? Das sollte man wissen, wenn man sich für Antifolk interessiert, Adam Green toll findet und möglicherweise Jeffrey Lewis noch viel, viel, viel cooler. Adam Green macht der Mädchenmusik. Aber das will ich jetzt nicht so genau gesagt haben. Ist ja auch real. Man, Adam Green ist ja irgendwie auch okay. Aber seine Kumpeline finde ich noch besser. Die Band, in der er vorher war, finde ich auch noch besser. Also noch besser als ihn jetzt. Aber sie finde ich auch total super. Und am allersupersten finde ich natürlich Jeffrey Lewis, den wir uns jetzt mal noch anhören, wie er die Stooges Iggy Pop einführt. Und hören uns dann auch die Stooges mit Iggy Pop an. Gleichzeitig werden dann aber eben auch noch die Karten für Videoschnipsel am Donnerstag in der Volksbühne. Donnerstag, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel, Frohsinn und Wirklichkeit, verlost. The Stooges were a freak-out band in Detroit and folks ignored them until Danny Fields brought them to New York and had John Cale from the Velvets record. And while most acid rock was turning into progressive, the Stooges instead pushed the raw and aggressive, and Iggy Pop sang about degradation and boredom. In 69, okay, all across the USA, another year for me and you, another year with nothing to do, another year for me and you, another year with nothing to do. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. '69, okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. I didn't have a lot of fun, and now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo hoo. Well, it's 1969, okay. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. And it's 1969. And it's 1969. And it's 1969, baby. Jeffrey Lewis scheint doch eine schwierige Frage gewesen zu sein. Die Frage, wer zu Jeffrey Lewis am Samstag hier hin will, müsste die Frage beantworten. Tut mir leid, ich will sie jetzt nicht einfacher machen. Wie heißt die Kumpeline, mit der Adam Green zuerst zusammengespielt hat? Oder wenigstens die Band, in der er gespielt hat? Damit kommt er dann bei Matthias weiter. Ansonsten, also da sind nur einmal zwei Freikarten offen und bei den Videoschnipseln ist auch noch so ein bisschen, oder? Da bist du, aber da ist er auch am Wirken, Matthias. Wir hören uns mal solange den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David an. Ansonsten, wenn ihr unbedingt telefonieren müsst. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 43. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also zogen wir zusammen mit Bernd Gülke durch die Kneipen, bis wir uns irgendwann Oranienburger Bier trinkend auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße wiederfanden, wo Jürgen plötzlich nur noch wirres Zeugs von sich gab. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg, wobei wir überlegten, dass eine Beschäftigung in diesem Land für Jürgen sicher ganz heilsam wäre. Und seine Begeisterung für die Räumlichkeiten des Hartz IV war für Bernd und mich viel erfreulicher als seine plötzlichen Hustenanfälle. Sag mal, Junge, du siehst überhaupt nicht gut aus. Boah, brechen, ich muss brechen. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen hinlegen. Ich kann nicht mehr. In Anbetracht der Tatsache, dass hier kein Krankenbett zur Verfügung steht, habe ich einen anderen Vorschlag. Na los, mach mal. Du hörst jetzt augenblicklich auf, hier so mädchenmäßig rumzujammern und wir machen uns augenblicklich an die Arbeit. Absolut spitzenmäßige Idee, ich würde vorschlagen, erstmal Decke streichen. Ja, aber ohne mich. Wieso, ich denke, wir wollen mit der Arbeit anfangen. Genau. Damit meinte ich für meinen Teil zumindest, dass hier erstmal ein Konzept erarbeitet werden muss. Ja. Das ist auch total lustig. Darum geht's nicht, Jürgen. Wir müssen einfach sicherstellen, dass der Laden erfolgreich wird. Ja. Das ist aber eine gut gestrichene Decke auf alle Fälle Grundvoraussetzung, würde ich mal sagen. Das will ich ja nicht abstreiten, aber mindestens genauso wichtig ist ein Konzept, von dem ich nicht annehme, dass ihr euch schon Gedanken drüber gemacht habt. Doch. Was? Du hast dir schon Gedanken drüber gemacht, über ein Konzept? Ja. Na dann erzähl mal. Gut. Dann muss ich... Ach... Kinder, wartet mal einen Moment. Ich muss mal hier erstmal in meinem Handy, habe ich mir aufgeschrieben. Bin ich ja mal gespannt. Hast du denn ein Konzept entwickelt? Warte mal. Was fummelst du denn da? So, Jetzt muss ich erstmal mein Handy kicken. Jetzt schraubt er sein Handy auf. Ja, mein Handy ist mein Notizbuch. Hier! Genau. Aber langsam könnte ich das ja auch mal merken, so lernen. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Ja, was denn, erzähl? Aha. Genau. Ja, los, erzähl, was ist dein Konzept? Man kann hier anrufen. Hier in der Kneipe oder was? Ja. Und kann sagen, was ungefähr für eine Musik man sich wünschen würde. Musik für hier? Genau. Also wie in so einer Hörerwunschsendung. Also jetzt nicht ein Titel und eine Band. Aha. Sondern eine Musikstilistik. Und in welche Richtung die ungefähr gehen sollte. Und dann würde ich die entsprechende Musik spielen, die euch dann gewissermaßen hoffentlich das Überleben sichert. Ja. Weil du verstehst, was ich meine. Also nochmal, du willst, dass die Leute hier anrufen können, um einen Musikwunsch zu äußern, der aber eher unspezifisch ist. Das ist mir zu unspezifisch. Ja, sondern? Ich finde, da muss irgendwie so eine bestimmte Form von Leidensdruck muss irgendwie dazugehören. Irgend so eine Form von Herzensterror, wenn du verstehst, was ich meine. Irgendwie sowas. So richtig, wo man also sagt, Kutner, du bist der Einzige, der mir ja noch helfen kann mit einer Musik. Musik, die zum Beispiel seinen derzeitigen sozialen Status widerspiegelt. Genau. Tja. Na Mensch, Leute, das ist doch mal ein Konzept. Der asoziale Staat in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. So. Kinder, irgendwie war meine Frage offensichtlich zu schwer. Na gut, ich würde ja einlenken. Wer jetzt beim Kollegen Kerkhoff hier unter dieser Telefonnummer anruft und unbedingt gerne zu Jeffrey Lewis gehen wollte. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drück hat einmal an zwei Freikarten gewonnen. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, wie sieht's da aus? Schwer sieht's aus. Kinder, jetzt muss man die Frage nicht mehr beantworten. Videoschnipsel sind weg, oder? Und für Jeffrey Lewis ist noch einmal. Aber die scheint jetzt irgendwie in Arbeit zu sein. Insofern telefonieren wir hier weiter. Wovon seid ihr so besessen, dass ihr denkt, davon will ich der ganzen Welt künden. Das sollen alle kennenlernen. Das sollen alle toll finden, weil ich es so toll finde. Wer da Vorschläge hat, kann gerne, also so wie es mir jetzt quasi gerade mit Jeffrey Lewis sieht, der kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Der Gewinner ist, soweit ich das überschaue, in Arbeit. Matthias, kannst du mal? Naja, gut. Ich glaube, Matthias ist irgendwie beschäftigt mit mir. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Mein Name ist Katharina. Katharina? Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Freisprechanlage einfach. Ich sitze mit im Auto und ich hoffe nicht, dass hinter mir die Polizei steht. Ach so. Aber gut ist gut. Okay, es geht jetzt. Ja, gut, okay. Jeffrey Lewis ist weg am Samstag. Wer jetzt hingehen will, muss Eintritt zahlen. Ist aber auch nicht so schlimm, 8 oder 10 Euro. Katharina! Ja. Wieso soll hinter dir Auto, wenn dein Auto steht und du hast jetzt Angst, dass hinter dir ein Polizeiauto auch stehen könnte? Also aber im Stehen kann man doch telefonieren. Ich stehe an der roten Ampel gerade. Ach so. Ah ja, aber gleich fährst du weiter? Ich fahr weiter, ja. Oh, da bin ich gespannt. Dann mach mal richtig mal so brumm, brumm, dass man was mitkriegt. Nee, dafür ist mein Auto zu leise. Ach so, schade. Wieso, hast du recht, eine moderne, total tolle, stillgelegte Auto? Ja. Wo man so schwebt? Ja. Also praktisch kein Porsche. Porsche muss ja röhren. Nee, es ist ein Mädchenauto halt. Was ist denn ein Mädchenauto? Ford Ka oder was? Noch viel schlimmer, Nissan Micra. Na, ist doch so. Und der ist so leise? Yes, ja, also ich finde schon. Echt? Ja. Du musst mal die Watte aus den Ohren nehmen. Was? Du musst die Watte aus den Ohren nehmen. Katharina! Ja? Wovon bist du denn so besessen, dass du aller Welt davon künden wolltest? Von Janusz. Ach so, super. Hat dein Thema ja nicht mitgekriegt. Ich bin gerade eingestiegen ins Auto. Sorry, es tut mir leid. Ja, und dachte auch, Mensch, da rufe ich doch mal an. Das ist doch so eine nette Stimme. Mit dem wollte ich doch schon immer mal reden. Hallo, ich wollte morgen im Bastard gehen. Ach so, deine... Vorhin aber für Oma wäre es umsonst gewesen, wisst ihr? Ach so, nee, für umsonst war jetzt irgendwie Samstag. Wäre nee, Samstag gewesen, aber da kannst du ja nicht. Ich muss arbeiten. Und Bastard weiß ich jetzt auch nicht, was der Eintritt kostet. Weg hier, so. Was musst du arbeiten? Was arbeitest denn du? Ich? Ja. Im Büro. In was für einem Büro? Oh Gott, wir machen die FIFA-Werbung. Echt? Ja. Hast du mit dem Logo zu tun zum Beispiel? Nee, wir machen die Promo dafür, also Pressearbeit dafür. Mein Gott, das ist doch aber das debilste Logo der letzten 100 Jahre, oder? Diese Fußball-Weltmeisterschaft, Kichervisagen. Hab ich das gemacht? Nee, ich sag ja nur. Aber ich meine, du hast ja damit zu tun, du musst ja da jeden Tag angucken, wird man da nicht verrückt? Nö, also viel schlimmer sind die Freunde, die immer anrufen und fragen, ob man da irgendwelche Karten kriegen kann. Ja, aber schlimmer als das Logo können die ja nicht sein. Ach nee, das ist hier im Juli, ich hätte das Logo. Naja, gut. Okay, du bist offensichtlich blind oder gelassen? Eher gelassen, also. Ist ja sicher, dass du nicht blind bist bei dem Logo? Da wird man doch blind. Naja, ist jetzt surreal. Nee, aber ich finde das viel schlimmer. Ja, ich finde, das sieht immer aus wie Fruchtzwerge. Aber andererseits, ich meine, wahrscheinlich ist damit die deutsche Nationalmannschaft gemeint. Und dann stimmt's ja auch wieder. Clean siehst Fruchtzwerge, oder? Schöne Marketingidee übrigens. Schenk ich dir. Was? Schenk ich dir! Meine tolle Marketingidee. Nein, ich will nichts von dir haben, vielen Dank. Du willst nichts von mir haben? Warum denn nicht? War doch eine spitze Idee, kannst du viel Geld mitmachen. Naja, egal. Lass doch mal deine Hörer ausreden. Wieso denn? Na, weil man nichts macht. Ist doch eine Talksendung. Ja, eben, aber... Naja, aber da muss ich doch reden. Auch die Talksendung hat Regeln. Nee. Doch? Nein, ja, aber die gebe ich. Hast du nicht einen Leitfaden? Ich bin der Gesetzgeber dieser Sendung. Hast du nicht so einen Leitfaden? Nee. Echt nicht? Nee, und wenn, dann nur mit D. Ja? Hallo? Was? Ja. Nein, wenn du von Leid sprichst, dann nur mit D. Ja, Dora. Natürlich. Also Leitkultur lassen wir jetzt mal außen vor. L-E-I-D-Faden. Ja. Also, Faden. Okay. Ja. Also du kannst ja schon... Ich sitze schon hier und leide. Wieso denn? Na, wegen der Anruferinnen. Wegen mir? Weil die immer so leise Autos fahren. Dass man ja nicht glaubt, dass die Auto fahren. Du sitzt wahrscheinlich jetzt mit deinem Kuschelpinguin im Bette und erzählst mir was von Nissan Micra. Warte mal. Hörst du das? Hast du eine Hupe im Bett? Mann. Vorhin hat der eine angerufen, der hat einen Lachsack als kleinen Bruder gehabt. Der aber manchmal. Ja, doch, echt. Und manchmal hat er den so als Furzkissen genommen. Das Leben ist schon heavy, oder? Naja, aber andererseits. Kann ich morgen wieder erzählen? Ey, gestern hat eine Olle angerufen, die hat eine Hupe im Bett gehabt. Warte mal, ich kann ja mal den Blinker anmachen, warte mal. Ja, das hilft mir aber nicht, wir sind ja im Radio. Hört man doch. Ja, ne, dann mache ich mal hier so lange das Licht aus. Genau. Um mich zu, um quasi zu erwidern. Hör mal. Ja, hab ich doch schon. Merkst du nicht? Ich rede doch gleich ganz anders, wenn dunkel ist. Ja, gut, ich kann jetzt nicht länger telefonieren. Ja, ich auch nicht. Weil ich nach Hause will. Ja, ich auch. Da siehst du. Super. Ja, das trifft sich doch, oder? Was? Das trifft sich doch, sag ich. Ja, wir treffen uns in der Mitte. Genau. Tschüss, Katharina. Bis nachher zu Hause, wa? Bye-bye. Hey, tschüss. Mann. Na, das war ja wieder ein Anruf. Da siehst du ja dann aber auch überhaupt gar nicht durch. Hallo? Ja, Kuttner, Sven nochmal. Sven? Ich wollte nur noch mal meine Bewunderung ausdrücken, dass du es so lange schaffst, mit Leuten zu reden. Obwohl du sehr viel redest, davon abgesehen, die nicht auf das Thema fixiert sind. Ja, das ist ja schrecklich, aber das ist ja, also irgendwie richtet das sich überhaupt gar keiner mehr nach dem Thema. Wollte ich mal Ausdruck verleihen, ne? Ja, vielleicht sollte ich jetzt hier auch wieder die Gesichtskontrolle einführen und vorne den scharfen Wadenbeißer Matthias Kerkhoff bitten, jeden, der nicht wirklich dezidiert, konzentriert, klar zum Thema reden will, rauszuschmeißen. Und sei er noch so sympathisch. Sven hat sich von Alene verabschiedet. Naja, kann ich jetzt ohne. Mann, Kinder, wir müssen hier schnell mit Jeffrey Lewis weitermachen und dann telefonieren wir hier weiter. Ihr könnt in der Zwischenzeit den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wir sind jetzt bei Track 6. Wir haben insgesamt 9 Tracks, die müssen gespielt werden. Das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731. 39, 32. Und das ist jetzt Jeffrey Lewis, der über David Peel bis zu Lester Banks und Psychotic Reaction kommt. Jeffrey Lewis. 1970, David Peel's second album came with some amazing songs and some a little lame. In most pre-punk histories, Peel gets forgot because he was a hippie singing songs about pop. But his second album is the first album with the real sound that electric punk rock became. We are from the Lower East Side. We don't give a damn if we live or die. We are from the Lower East Side. We don't give a damn if we live or die. And even though

Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der John. Hallo John! Ich habe mal eine Frage und zwar hast du letzte Woche französisches Lied gespielt. Ja. Wie hieß denn das? Weiß ich nicht, welches denn? Ach, irgendwas mit Enfant en Mar oder so. Was? Oh. Es war, ja. Poupée de Cire, Poupée de Sang war entweder France Gall oder war Plastique Bertrand Ça plane pour moi. Genau. Später. Ça plane pour moi, ja. Ça plane pour moi. Später Franz Punk. Plastique Bertrand. Bertrand. Plastique Bertrand. Ça plane pour moi. Genau, super. Ja, das war's eigentlich ja. Schon. Du bist jetzt nicht von irgendwas besessen? Nee, offensichtlich. Besessenheit ist doch völlig ausgestorben, oder? Naja, ich war jetzt eigentlich erstmal momentan besessen, um zu wissen, was das jetzt ist. Das von, ist ein Lied. Naja, gut, dann weißt du das jetzt. Jo. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo, tschüss. Gut, tschüss. So, dann machen wir hier straight weiter. Wir haben noch drei Nummern, die wir hören müssen. Jetzt hören wir nochmal Jeffrey Lewis, der jetzt bis Patti Smith und Gloria kommt und hören dann Patti Smith und Gloria, dann kommen die Nachrichten, dann kommt Teil 8 von Jeffrey Lewis, der sich bis zu den New York Dolls mit Personality Crisis durcharbeitet. Dann müssen wir das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter anhören. Ihr habt aber in all der Zeit Gelegenheit, das neue Band für das nächste Mal vom halbautomatischen Anrufbeantworter vollzumachen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und hier Jeffrey Lewis weiter, der nochmal die komplette Geschichte der Entwicklung des Punk in der Lower East Side beschreibt. Wir sind beim Kapitel Patti Smith angelangt. Lenny Kaye was also a guitarist who began playing music with an East Side poet named Patti Smith, who would use it to mix wild poetry with simple rock stuff, like the Fugs in a way, but less rough. A postmodern way to take high art and low art and fuse it. Jesus died for somebody's sins, not mine. Gloria, Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look at the windy seas with young fun. Hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. And then I'm gonna make a mind. Oh, I put my step on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Midnight. Patti Smith mit Gloria. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. Hello, you're listening to Mike Skinner from the streets. I'm going to be playing in Café Moscow, which is not in Moscow. It's in Berlin. Fritz bringt euch The Streets in einem exklusiven Radiokonzert. Live aus dem Café Moskau in Berlin. Yeah! I'm not trying to fool you, even though I would like to. Karten zum Dabeisein gibt's mit ein bisschen Glück. Wie es geht, steht unter Fritz.de. The Streets, das exklusive Fritz-Radio-Konzert mit Mike Skinner und Co. Kommenden Samstag ab 20 Uhr live im Café Moskau und im Radio. Fritz vom RBB. Streets sind auch lässig. Und Jeffrey Lewis ist auch lässig. Hier ist auch abends. Naja, pff, das ist nur euer Ding hier, 0:33. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der Untersuchungsausschuss zu den deutschen Geheimdienstaktivitäten im Irakkrieg soll nach dem Willen der Oppositionsparteien im Bundestag noch im März stattfinden. Bei dem Treffen von FDP, Linkspartei und Grünen im Abend konnten sich die Politiker aber noch nicht auf einen gemeinsamen Antrag einigen. Auf der Ostseeinsel Rügen sind erneut zwei tote Katzen gefunden worden, die mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert sind. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium am Abend. Das Brandenburger Landwirtschaftsministerium überlegt derzeit, die Hauspflicht für Katzen auszuweiten. Bei mehreren Bombenanschlägen in Indien sind mindestens 20 Menschen getötet und über 50 verletzt worden. Außerdem wurden weitere Sprengkörper gefunden, die nicht explodierten. Aus Angst vor Unruhen hat die indische Regierung den Alarmzustand ausgerufen. Zum Sport. Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist in der Champions League am Abend ausgeschieden. Die Bremer unterlagen Juventus Turin mit 1:2. In der Fußball-Bundesliga trennten sich der erste FC Kaiserslautern und der VfB Stuttgart 1:1 unentschieden. In der deutschen Eishockey-Liga ist den Eisbären Berlin der erste Tabellenplatz kaum noch zu nehmen. Der Spitzenreiter siegte 3:0 gegen die Nürnberg Ice Tigers und hat bei nur noch zwei Vorrundenspielen 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ingolstadt. Jetzt in der zweiten Nachthälfte langsam wechselnd bewölkt. Es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten zwischen -4 und -9 Grad. Auch am Tag hat sich die Wetterprognose ein bisschen geändert. Erst aufgelockert, später bewölkt und die Temperaturen etwas wärmer als noch vor kurzem. Vermutet 2 bis 5 Grad plus. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen. Weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. '72-'73 is when the New York Dolls start mixing trash and drag fashion with a pure rock and roll heart. The David Johansen, Johnny Thunder sound mix old style simple rock with the new New York underground and sort of define the moment when stupid on purpose became the new smart. Frustration and heartache is what you got. die New York Dolls mit Personality Crisis. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das ist ja die Telefonnummer für Besessene, für Leute, die von irgendetwas besessen sind und gerne der Welt mitteilen wollten, dass das toll ist, was sie hier entdeckt haben. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, hallo, wir müssen... Mach mal ein bisschen kürzer das Gespräch, oder? Ich meine, wir haben zumal, weil ich muss ja noch unbedingt den halbautomatischen Anrufbeantworter spielen, an dem ihr euch ja beteiligen könnt. Ihr wisst, ihr ruft die Nummer, die jetzt gleich sage, an. Da läuft dann so ein Band, da sprecht ihr irgendwie rauf, dann wird es zusammengeschnitten und dann könnt ihr euch, das ist doch auch toll, in der nächsten Woche selber hören. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Raus kommt dann sowas, ihr habt letzte Woche angerufen und hört euch jetzt so an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, falsch, oder sonstige sachdienliche Hinweise, das ist jetzt die Telefonnummer hier. So wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und jetzt kommt aber das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters aus der letzten Sendung. Bonjour, hier ist Paul. Ich möchte sprechen avec Kutner. Mais Kutner n'est pas là. Pourquoi? Ce n'est pas très bien. Pourquoi? Kutner, c'est le bar français? Oh, merde. Pourquoi? Pourquoi? Je suis français, mais Kutner, c'est le bar français? Oh, l'amour, c'est merde. À bientôt. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, Benno Besson. Das Leben brachte es dich zur Raison. Jetzt kannst du durch den Garten Eden latschen und mit meinem Vater allerlei bequatschen. Er wäre sicherlich zur Beerdigung gekommen, aber die Raison spielte und gewonnen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 15, Verse 32 bis 36, da steht auch was ich also wirklich ganz, ganz grauenhaft finde. Und zwar steht da unter anderem, als die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der Holz sammelte am Sabbat. Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron. Und sie legten ihn gefangen. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigte ihn, so dass er starb, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ja, da muss ich doch mal sagen, Silvia, hast du zufälligerweise zugehört? Falls ja, dann sag doch auch mal was. Du glaubst immer, das sei so ein lieber Gott gewesen, aber so lieb war der offensichtlich des Öfteren überhaupt nicht. Zum Holzhacken bin ich zu faul, bei mir wird Geld verbrannt. Ja, hallo, spiel doch einfach mal was von FX Twin. Danke, und falls du das nicht hast, vielleicht irgendwas von Rob Zombie. Schönen Abend noch. Hallo, moin moin, hier ist der Thomas. Also ich wollte sagen, ich finde den Sender Fritz total affentippen geil, dass es so stärkst was gibt. Aber das, was da jetzt seit 23 Uhr läuft, ist so der letzte Kack. Und da muss man sich nicht wundern, dass da keiner anruft, weil das einfach nur Scheiße ist. Wenn ihr den Typen wegnimmt, dann denke ich mal, habt ihr richtig ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele Zuhörer. Wetten das? Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ich höre da auf, wo ich angefangen habe. Ich höre auf, wo ich angefangen habe. Also ich habe

sind dann jetzt so ein paar CDs von John Jacob Niles, der lange Zeit irgendwie überhaupt nirgendwo erhältlich war, wieder erschienen. Ich habe hier jetzt John Jacob Niles, My Precarious Life in the Public Domain, mit so 10 Songs von ihm, von dem ich euch vielleicht den ersten vorstellen wollte, Lord Henry. Den hören wir uns jetzt noch an, dann ist die Sendung zu Ende. Wir sehen uns vielleicht am Donnerstag bei den Videoschnipseln oder hören uns nächste Woche Samstag wieder. Ansonsten, wer auf den Geschmack gekommen ist, morgen Jeffrey Lewis im Bastard in der Kastanienallee oder am Samstag im Hebel am Ufer, Halle Schütt Ufer 32, John Jacob Niles. Lady Margot sat in her bowing room before she went to bed. Oh, she heard the sound of a musical horn, and it made her body sad. It made her body sad. Lady Margot stood in her bowing door. In her bowing door stood she, and when she heard his bridle ring, it made her full merry. It made her full merry. Light down, love Henry, and spend the night with me. For I have a bed and a very fine bed, and I'll give it up to thee. I'll give it up to thee. I can't not light, I dare not light, and pass the night with thee. For there be a girl in the merry, merry lee, and I love her full many times more. I love her full many times more. Oh, he bended over the garden wall. He gave her kisses three. But with the penknife she held in her hand, she stabbed him heartily. She stabbed him heartily. Woe be, my love, cried he, to all your family. For don't you see my own heart's blood come a-twinkling down at my knee? Come twinkling down at my knee. I'll have to ride east, I'll have to ride west, I'll ride o'er land and sea to find some curing doctor to come and cure me, to come and cure me. You needn't ride east, you needn't ride west, you dasn't ride under the sun. For there's ne'er a doctor in all of Scotland to cure what Margot's done, to cure what Margot's done. She called her tender maidens, she bade them for her stand, said all the gowns that I ever wear shall be at your command, shall be at your command. One taken him by the golden hair, one taken him by the feet, one taken him by the lily-white hands, and she by the middle so neat, and she by the middle so neat. They drugged him to that doleful well, they drapped him with a sound. Lie there, love Henry, where you will ne'er be found. where you will ne'er be found. Up spake a bird, and a very fine bird, with a nest in the green valley. Ah, woe betide the cruel girl, he loved no one but thee. He loved no one but thee. Light down, my fine pretty bird, and peck wheat off of my knee. And your cage shall be made of beaten gold, instead of the willow tree, instead of the willow tree. I can't not light, I dare not light, and peck wheat off of your knee. For you could kill a bird as well as you kill Love Henry, as you kill Love Henry. I wish I had my little bow, my dart and tuneful string. I'd shoot you through your lion heart as you do sit and sing, as you do sit and sing. But you ain't got your little bow to shoot me from this tree. So I will fly the king's highway and tell this mean story, and tell this mean story. Very early punk, muss man da sagen, oder? John Jacob Niles, damit ist die Sendung tatsächlich definitiv zu Ende. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder oder sehen uns am Donnerstag beim Videoschnipseln. Tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Und auf den weißen Nacht. Liebt das Wandern, fein lieben Menschen.